What's up, bitches? Hier ist Non-PG, mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung, wie immer aus Hannover, Chrissy Moltisanti. Hallo Chris. Ja, hallöchen, Mäuschen, ne? Ja, da sind wir schon wieder. Eine weitere Woche ist vorbei, Non-PG ist wieder da. Alles geht seinen gewohnten Gang, ja. Möchte man denken. Mhm. Wäre da nicht, es ist im Endeffekt eine neue Zeitrechnung am Laufen seit Montagnacht. Das wird dir gar nicht aufgefallen sein. Nee, ist mir nicht aufgefallen. Ja, es ist jetzt es ist jetzt sozusagen Jahr 1 nach Justin Roberts. Hat begonnen am Montag. Ach so, ja, das stimmt. Ja. Es ist ein kleiner Hoffnungsschimmer, den ich habe, dass die WWE endlich Fehler, die sie in der Vergangenheit getätigt hat, jetzt ausmerzen möchte. Und da anfängt, wo es im Endeffekt am offensichtlichsten ist, nämlich den Vogel, der jedes Mal die Wrestler ankündigt, den mal abzusägen. Das war für mich schon lang überfällig. Hast du Justin Roberts gemocht? Nein, ich habe ihn überhaupt nicht gemocht. Ich habe ihn sogar, ich möchte fast sagen, aus tiefem Herzen gehasst. Ich fand das ganz schlimm, ganz schlimm. Ich fand sogar Tony Schimmel dafür besser als ihn. Ja, den fand ich auch besser. Also Justin Roberts ist mir wirklich richtig sauer aufgestoßen, übel aufgestoßen. Ja. Aber war es ja mal schon egal, ne? Ja. Ich meine, man hat sich damit abgefunden. Es war immer so lange egal, bis man dann irgendwelche alten Raw-Ausgaben gesehen hat. Und dann zum Beispiel Howard Finkel, gut, der hat jetzt nicht so viele Raw-Ausgaben als Ringsprecher gehabt. Aber selbst Lillian Garcia finde ich eigentlich besser als Justin Roberts. Also, ja, hat ja auch eine lange Zeit Raw geprägt und so. Fand ich auch. Ja, finde ich auch. Also ich hoffe auch, dass sie das jetzt macht. Die kann von mir aus beide Shows machen. Hauptsache nicht diese Eden, also die finde ich zwar, sieht geil aus und so, aber... Die von NXT, ist das die alte von Cody Rhodes, ne? Richtig. Ja. Die finde ich jetzt als Ringsprecherin nur so semi-gut und die JoJo, die das bei NXT macht, die finde ich auch nicht so gut als Ringsprecherin. Also würde ich sagen, am besten wäre natürlich Howard kommt zurück, aber... Nee, das möchte ich aber auch nicht. Was, Howard Finkel? Möchte ich nicht. Für mich ist das ein absolutes Rätsel, wenn man Howard Finkel in der Company hat, wie man den nicht als Ringsprecher einsetzen kann. Das kann ich nicht nachvollziehen. Das ist einfach der beste Ringsprecher, den es jemals gab. Und der lebt ja noch und kann das ja auch noch. Man muss ja nicht die Leute immer, weißt du, wenn der dir jetzt optisch nicht gefällt, das kann ich wirklich nachvollziehen, der sieht wirklich ein bisschen deformiert aus. Aber man kann ihn doch dann irgendwie so da am Rand irgendwo hinsetzen und dann soll er da ansagen. Es geht mir ja nur um den Ton, den er von sich gibt. Die Optik ist mir scheißegal. Aber selbst, komm mal, ganz ehrlich, jetzt mit so einem Hampelmann da wie Justin Roberts im Ring, da kannst du auch so einen Dicken hinstellen. Das ist... Ja, ist richtig, aber da muss es doch irgendwie eine andere Lösung geben. Meinst du, sie nehmen da eine externe Lösung oder nehmen wirklich diese Eden? Nee, für Raw, denke ich, wird's Garcia machen, Lillian Garcia, ja, denke ich schon. Und gut möglich, dass bei SmackDown Tony Schimmel nochmal ausgepackt wird. Vielleicht. Ist er noch unter Vertrag? Hat er denn nicht jetzt erst Geburtstag? Da kann schon sein, dass der Geburtstag mal hatte. Kann auch sein, dass er noch unter Vertrag ist. Da kann ich dir jetzt keine weiteren Auskünfte drüber geben. Also, ich habe den natürlich auch schon lange nicht mehr gesehen, aber ich hab noch in Erinnerung, dass er, als wir noch häufiger Non-PG gemacht haben, der immer die Superstars oder Main-Event-Geschichten angekündigt hat. Das kann sein. Wer macht denn das jetzt eigentlich? Ich glaube, das macht die Eden. Main-Event macht, glaube ich, die Eden. Ja. Woran? Ja, also muss ich sagen, die möchte ich nicht unbedingt als Ringsprecherin haben, aber vielleicht holen sie ja die Christy Hemme oder so. Aber die ist ja schwanger, die kann ja nicht. Ah, das wäre aber ein Hingucker. Da möchte ich aber bitte auch diese cheesy Kamerafahrt. Ja, Christy Hemme finde ich auch nicht so schlecht. Ich finde die auch ganz geil. Ich mag auch den von Ring of Honor, finde ich auch gut, den Ansager. Den mag ich. Ja, da muss man natürlich sagen, wie hört er sich denn richtig an, ne? Weil das ist ja so, die Qualität von Ring of Honor ist natürlich, als wenn du gerade durch so eine Blechbüchse sprichst. Das stimmt, aber vielleicht können sie das irgendwie technisch auch leisten, dass man ein Blechbüchsengeräusch irgendwie. Ja, das kann sein. Ja. Dass ihm einfach so eine so eine Spreewaldgurkendose übers Mikrofon stülpen. Ja, oder so ein Kinder-Keyboard-Mikrofon. Ja. Das wäre lustig, auch in den Farben. Und es könnte natürlich auch noch sein, nee, das kann eigentlich nicht sein, der alte WCW-Ringsprecher, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, der war, fand ich auch nicht so schlecht. Alte WCW-Ringsprecher. Der dann auch bei TNA eine Zeit lang dabei war. Ach so, ja, wie. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber ich fand das irgendwie, der hatte so eine interessante Art, möchte ich mal sagen, Matches anzukündigen. Ich würde mich freuen, wenn sie da irgendwie mal wen aus dem Hut zaubern. Jemand ganz anderen, meinst du? Mhm. Ja, Hauptsache nicht irgendwie so eine. Also, ich habe das Gefühl, sie versuchen dann wieder entweder eine geile Alte dahin zu stellen oder so einen Random-Typen, der einfach für nichts steht. So Justin Roberts, einfach, der heißt dann halt nicht mehr so. Aber im Endeffekt ist es genau derselbe Typ Mensch, der dann im Ring steht. Mhm. Auf sowas habe ich halt keinen Bock, aber darauf wird es wahrscheinlich dann wieder hinauslaufen. Ich denke auch, wird eine interne Lösung werden, ne? Shane kommt zurück. Here comes the money. Dass der die Kämpfe an. Ja, aber nur bei NXT. Das wäre doch mal was. Ja, das war die eine positive Nachricht am Montag. Justin Roberts ist weg. Und dann war ich ja verblüfft. Du hast mir gestern erzählt, Raw fandst du fantastisch. Ich fand's richtig gut, ja. Da war ich ein bisschen überrascht. Warum? Naja, weil ich fand's nicht scheiße. Ich fand's auch nicht schlecht. Ich fand's mittelmäßig. Ich fand es eine äußerst kurzweilige Sendung und ich hatte wirklich Spaß beim Gucken. Ich fand das Opening-Segment, also das muss ich jetzt mal kurz sagen, ich muss ein Anti-Plädoyer für oder gegen, wie man will, Dean Ambrose halten. Der geht mir maßlos. Das Maß ist jetzt schon voll, nach 3 Wochen, wo er so einen derbsten Push kriegt. Randvoll! Ich ertrage den Typen nicht mehr. Ich fand, am Mike und im Ring ertrage ich ihn jetzt schon nicht mehr. Ich fand, diese Woche hat man extrem gemerkt, dass das eine 1A WWE gescriptete Promo war. Also da steckte halt nichts von Dean Ambrose drin, dass wir zum Beispiel so in den letzten 2-3 Wochen gesehen haben. Ist doch schon, 3 Wochen. Also da fand ich, auch wie du halt sagst, so richtig so, dass man dachte, oh Mann, ey, komm zum Punkt, geh mir nicht auf den Sack. Und dann dieser affige John Cena da immer mit dabei, den finde ich ja so, also der macht Dean Ambrose einfach runter, der macht den nieder. Das haben wir letzte Woche schon besprochen und das würde ich diese Woche auch wieder so unterschreiben. Der schadet Dean Ambrose eigentlich so ein bisschen. Es scheint fast so, ja, wobei die WWE das natürlich anders sieht. Die haben ja, in dieser Ausgabe fand ich Cena mal ein bisschen anders dargestellt, diese Promo mit Renee Young fand ich ganz gut, dass er ja endlich mal selbst gesagt hat, dass er hier der Top-Guy ist in der Company und dass man da erstmal an dem vorbei muss, bla. Und dann fand ich das ganz gut, dass er Dean Ambrose von hinten angegriffen hat, als Ambrose gegen Authority da so stand. Das fand ich auch ganz gut. Hätte ich von Cena so sonst nicht erwartet. Ansonsten... Man muss aber auch noch mal ganz kurz zurückrudern zu Friday Night SmackDown, als es da dieses Miss-TV-Segment gab. Und John Cena mit seinen Bällen da stand. Ja, ja. Aber in so einem Angle möchte ich Dean Ambrose einfach nicht sehen. Das ist nämlich, da trifft nämlich Kindergarten auf so eine Vorschule, würde ich mal sagen, weil mittlerweile bin ich mit Vorschule schon zufrieden. Es muss gar nicht erwachsen sein, das Produkt. Es reicht, wenn es nur irgendwie, also vom Pipi-Kaka-Humor so ein bisschen wegkommt, dann bin ich schon zufrieden. Und dann steht da John Cena mit diesen scheiß Bällen und also an Dean Ambrose Stelle, jetzt an mein Real Life, hätte ich erwartet, dass er die Bälle nimmt und John Cena in die Eier damit irgendwie oder aus der Hand oder so. Schlägt oder irgendwas so. Halt. Also das war halt so affig und so cheesy und so ein Dreck. Das möchte ich nicht sehen. Was möchte ich? Da schäme ich mich, dieses Programm zu gucken. Weil sofort hat dann bei mir im Kopf angefangen, die Maschinerie zu leiern. Ey, wie wäre das gewesen, wenn Oliver Kahn damals da gestanden wäre und hätte 2 Eier, also rohe Eier irgendwie dann in der Hand gehalten, weil er das Wort Eier nicht sagen darf. Das ist doch so affig. Das ist, also das, ich verstehe auch nicht, wer auf so einen Schwachsinn kommt. Tja. Darf man Bolts etwa nicht sagen bei PG oder was? Das kann ja nicht sein. Weiß ich nicht, ich kann dir aber sagen, bei Non-PG dürfen wir es sagen. Dann darf man es sagen, ja. Aber dann würde man es nicht sagen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das war nicht Cenas Idee. Mag sein, dass es nicht seine Idee war, aber das ist mir egal. Der Charakter ist genau das, was man da in diesen 10 Minuten Miss-TV gesehen hat. Da hat man wieder all das zu sehen bekommen, was man an diesem Charakter hasst. Ja. Ja, man muss ja da schon so ein bisschen unterscheiden, ist ja klar. Der Mensch John Cena und der Charakter John Cena. Aber genau das ist doch der Punkt, wenn ich mir das angucken muss, der dazu führt, dass ich dann jetzt hier am Mittwoch sitze und mir denke, Alter, was ist das für eine Scheiße, die wir da sehen? Weil wenn man sowas mal rausnimmt, dann gibt's immer mal wieder so kleine Sachen, die einem auch wirklich gut gefallen. Aber das Wichtigste an jeder Raw-Ausgabe, an jeder Smackdown-Ausgabe ist eben dieser Vollidiot, der mit zwei Baseballen im Ring steht und damit signalisieren will, dass der Gegenüber Eier hätte. Also das ist das, was hängen bleibt. Und das ist das, was mich tierisch nervt. Und das ist das, was Dean Ambrose auch schadet. Deswegen habe ich keinen Bock auf Dean Ambrose. Diese scheiß Tag-Team-Geschichte da mit John Cena, das passt. Von Anfang an hat mir das nicht gepasst. Ja, das hat wirklich nicht. Meinst du das, den Opener bei Raw? Das geht ja schon seit Wochen so, dass ja. John Cena und Dean Ambrose ein Tag-Team bilden. Und das passt für mich nicht zusammen. Ich habe da auch nicht dieses Steve Austin-Ding wie ja. damals. So, das habe ich da auch nicht, dieses Gefühl. Diese Rivalität ist keine ja. richtige Rivalität, denn John Cena hat keinen richtigen Rivalen. Ist Nein, dir, weil er... Ist dir aufgefallen, Wille, warum? Ich, warum mir aufgefallen ist, warum? Nee, ist es mir nicht. Warum? Ja, pass mal auf. Erinnere dich mal, ich glaube, vor 2 Wochen war das, als John Cena fast im Ring gestorben wäre, weil er muss jetzt hier dieses Match gegen Seth Rollins haben. Denn ja. Auch wenn Dean Ambrose fast umgebracht worden wäre von Seth Rollins, er wurde ja auch fast umgebracht. Seine Karriere mhm. wurde auch fast beendet. Mhm. Er konnte seinen 16. scheiß Titel nicht gewinnen. Der ja. war so angepisst, der Typ. Ja, der ja. hat überhaupt kein Verständnis gehabt für Dean Ambrose, dass der so wütend war, dass ein ehemaliger Freund ihn durch Zementblöcke hämmern wollte. Ja, also so angepisst ja. war John Cena, dass er gesagt hat, nee, der muss sich jetzt hinten anstellen. Ich konnte nicht zum 16. Mal den Titel gewinnen. Aber was haben wir denn jetzt hier beim letzten Segment bei Raw gesehen? John Cena hat kein Problem damit gehabt, dass Dean Ambrose das Ding da oben abgehangen hat. Mhm. Alles okay, geklatscht, Respekt, Mensch, gut gemacht, Junge. Ja, ja, ja, und ja. weiter geht's. Ja, ja, richtig, das ist genau richtig. Das, was einen tierisch auf den Sack geht. Da muss ich mir 3 Wochen ein Programm angucken, wo mir klar gemacht werden soll, dass der eine Seth Rollins unbedingt bei Hell in a Cell in einem Hell in a Cell Match ja vor die Fäuste bekommen will mhm. und der andere auch und über die Gründe der beiden, da kann man sowieso schon, sag ich mal, so ein bisschen sich wundern, weil glaub mal, Dean Ambrose, wer ist Real Life, hätte da ein größeres Anliegen, glaube ich, da irgendwie mal so ein Match zu bekommen. Egal. Auf jeden Fall muss ich mir da 3 Wochen eine Storyline angucken, wie sie sich gegenseitig ihre Finisher überbügeln und dann in dem Moment, wo die Entscheidung fällt, wo du eigentlich davon ausgehst, dass der vielleicht zumindest enttäuscht oder wütend ist. Alles weißt du, woran mich das erinnert hat ein bisschen? Ja, ich weiß ganz genau, an was dich das erinnert hat. WrestleMania 28. Ja, Rock Cena, letzte Raw-Ausgabe vor WrestleMania. Ja, und bei den und ja. an die ganzen anderen 14 Titelverluste. Ja, ja, sicherlich, sicherlich. Ich habe übrigens diese Edge-Christian-Geschichte geguckt. Also nicht ganz, weil ganz konnte ich es nicht gucken. Ach so, die 15 Jahre, die ja. schönsten Momente da so. Ja, ja. ja. Ja, also das ist unverständlich. Auch wieder, was sie jetzt wieder machen, bei SmackDown haben sie ja Rusev gegen Big Show announced für Hell in a Cell, ne? Ja. Ja, wir hatten es ja bei Raw jetzt. Ja, da habe ich mich auch so gefragt, das hätte man vielleicht irgendwie nochmal ein bisschen hinauszögern können, denn die Crowd hatte Bock auf das Match. Ja, ich auch. Ja, ja, ich auch. Und ich habe auch gedacht, dass es irgendwie noch was gibt, dass dieses Match verhindert oder so. Mhm. Klar, wir haben kein richtiges Finish bekommen, aber ja. es ist trotzdem... Das Eis ist so ein bisschen gebrochen. Was das einzig Interessante jetzt gerade bei der Geschichte ist, dass Big Show ja der Unterlegene war in diesem Match. Du meinst, dass er das durch Disqualification verloren hat? Naja, er hätte ja wäre fast ausgepasst. Ja, aber ich fand, das haben sie gut gelöst, weil zu Beginn des Matches hat Big Show Rusev ganz schön ja, gesquasht. Klar. Also ich fand es insgesamt ganz gut gelöst. So. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass Big Show jetzt da als die Pfeife rausgeht. Ich fand es interessant, dass man Mark Henry da so eingesetzt hat, wie man ihn eingesetzt hat. Erstens mal. Ich fand es, ja, das zum einen. Und ich fand es auch gut, dass dann, wie es dann meistens so ist, dass Big Show sich dann aufregt, weil er eingesprungen ist da in das Match oder dazwischen gegangen ist. Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Sonst regen sie sich doch immer auf, was soll denn die Scheiße? Und dieses Mal habe ich mir gedacht, ja, okay, es war ja verständlich, er wäre fast... Er hat ja so ein bisschen angefangen, sich darüber aufzuregen. Genau, und hat dann, aber es hat er halt super gemacht, Big Show. Ja, also, richtig, richtig. Also überhaupt nicht so overacted. Da, ja. Genau, das ist mir noch eingefallen. Dieses Overacting von Dean Ambrose zu Beginn, auch bei dieser, beim Opening-Segment und so. Ja, das schäme ich mich. Ja, das ist zu viel. Das ist einfach, das ist zu viel ja. des Guten. Ich verstehe, was er da darstellen soll, mhm. ja. Aber das ist mir zu viel. Und das hat er in den letzten Wochen nicht so schlimm gemacht wie diese Woche. Weil sonst, also das hätte mich tierisch genervt. Also die ganze Zeit hat er sich eigentlich dadurch ausgezeichnet, dass er, also man hatte immer so das Gefühl, okay, der hat eine kleine Macke, Aber ja, insgesamt war es immer ganz cool, was er so gemacht hat. Und diesmal war es halt einfach scheiße und total overacted. Ja. Man merkt, dass so die Balance zwischen, der hat eine Macke, aber er ist halt dennoch ein Face. Und als Face hast du halt in der Regel nicht so eine Macke. Irgendwie, dass die Balance da nicht zu finden ist. Wie fandest du grundsätzlich SmackDown? Ich fand, SmackDown war keine schlechte Show. Ich fand das Opening-Segment, da hast du dich ja ziemlich drüber aufgeregt, fand ich zu erwarten, und ich fand es jetzt nicht besonders schlimm. Ich fand das ziemlich geil, wie Stephanie ihr Ding da durchgezogen hat. Ja, fand ich auch. Das fand ich echt geil. Und insgesamt fand ich, SmackDown war keine schlechte Show. Ich habe deutlich schlechtere SmackDown-Ausgaben gesehen. Ich habe für mich unverständlich so eine Ansetzung wie Rusev gegen Ziggler. Ja, es ist aus mehrerer Hinsicht völlig unverständlich. Erstens mal, warum squashst du deinen Intercontinental Champion? Ja, das meine ich ja damit. Ja, ich meine, wir haben ja jetzt die Situation, Brock Lesnar, also der WWE-Titel, der wichtigste Titel der Company, ist jetzt erstmal weg vom Fenster. Das ist wirklich so eine Frage, die würde ich gerne mal irgendeinen Offiziellen stellen. Warum macht ihr das? Warum gibt ihr einem Menschen einen Titel und lasst ihn dann antreten gegen einen Typen, der einfach alles wegsquasht aktuell? Ich glaube, weil die halt einfach darauf scheißen, auf diese Midcard-Title. Das ist denen wurscht. Also der Titel hat ja auch überhaupt keine Bedeutung, dass du jetzt in den Shows irgendwie prominent dargestellt wirst oder so. Gar nicht. Es gibt dann manchmal so Geschichten wie das Dolph Ziggler gegen den WWE-Champion. Jetzt ist es mal nicht Brock Lesnar, sondern was weiß ich, damals, als es John Cena war, angetreten ist. Und dann hat man das als Champion versus Champion-Match dargestellt. Dann war das halt für eine halbe Stunde mal irgendwie ein besonderer Titel. Aber was ich nicht verstehe, ist, warum man jetzt nicht die Chance nutzt, in der Abwesenheit des wichtigsten Titels, dass man den anderen Titel wieder so ein bisschen pusht und ein bisschen aufbaut, dass vielleicht ein Intercontinental-Titel ein Pay-Per-View-Headline könnte. Ja. Ich meine, das ist ja jetzt nicht so schwierig. Gut, klar, du musst dann diesem Titel vielleicht dann auch ein bisschen mehr Bedeutung verleihen, und vielleicht sollte dann jemand wie Randy Orton so einen Titel tragen, aber ist ja klar, die Jungs wollen diesen Gürtel auch nicht mehr haben, weil der ist ja klar Stigmatisiert mittlerweile, also. Ja, sicherlich, aber vielleicht könnte man das ja, weiß ich nicht, intern dann so sagen, Mensch, du bist ja der Auserwählte, meinetwegen Randy Orton, dass du dem Ding mal wieder ein bisschen Wertigkeit geben könntest. Ich glaube, so könnte man schon so einen arrivierten Typen wie Orton den Titel mal irgendwie umschnallen. Also, ich fänd's auch geil, Alter. Dagegen spricht, dass es damals die Cody Rhodes-Fehde gab, als Cody Rhodes Intercontinental Champion war. Und die Fehde eigentlich für SmackDown-Verhältnisse hot war und ich glaube auch so in Fankreisen ganz gut ankam. Und man dann trotzdem beim Pay-Per-View-Match zwischen Cody und Randy auf den Intercontinental-Titel verzichtet hat. Also er stand nicht auf dem Spiel. Obwohl es genau in dieser Fehde eigentlich der Fehde gut getan hätte. Mhm. Weil der Titel hat dazu gewonnen, ohne dass man dafür was getan hat. Also man hat ja nicht versucht, den Titel damit irgendwie zu hypen, sondern man wollte, denke ich mal, Cody Rhodes noch so ein bisschen mehr pushen damals mit dem Randy Orton-Programm und Randy Orton nicht ganz so in der Versenkung verschwinden lassen, weil er hatte ja da diese längere Fehde mit Christian und danach hing er ja so ein bisschen in den Seilen. Ich glaube, irgendwie so war das zeitlich, aber ich könnte mich jetzt auch täuschen, sei es drum. War da nicht auch dieses zweite Sperre-Ding? Das kriege ich jetzt nicht mehr, ist mir zu verschwommen da in der Erinnerung. Könnte sein, also es war alles so in dieser Zeitspanne war das stimmt schon, aber ob das jetzt davor oder danach war, weiß ich gar nicht mehr. Aber da hatte man ja die Möglichkeiten, hat man ja ganz bewusst drauf verzichtet und hat selbst beim Pay-Per-View gesagt, nee, der Titel steht nicht auf dem Spiel. So, und das ist halt, dann weißt du Bescheid, also sie könnten diesen Titel sofort wieder overbringen. Das ist ja nicht so schwer. Ohne Frage, es ist ja nicht schwer. Aber sie wollen es halt nicht, die haben keinen Bock drauf. Nee, sie wollen es nicht. Du musst den Titel einfach nur jemanden geben, der ein bisschen Bedeutung hat und dann ein schönes, bedeutsames Programm drum schneidern. Ob das jetzt Cena gegen Orton ist, ist, glaube ich, ist ein bisschen too much, aber wird, glaube ich, auch schon bei einem Big Show reichen, oder? Ja, Big Show gegen Rusev um den Intercontinental-Titel, warum nicht? Ja. Aber ja, du musst natürlich dafür sorgen, dass der Titel, wenn er jetzt, sag ich mal, zu Big Show oder zu Rusev wechselt, von Dolph Ziggler, dann reicht es nicht, wenn du dann erst noch mal 2 Monate den Titel irgendwie aufbauen musst, sondern das muss komplett anders funktionieren. Du kannst nicht deinen Intercontinental Champion als zweimal hintereinander squashen. Also das geht nicht. Gegen Randy Orton hat er ein gutes Match gehabt, gar keine Frage, aber er hat halt zweimal hintereinander verloren jetzt, Dolph Ziggler. Bei Raw und bei SmackDown. Einmal wurde er weggesquasht und einmal gegen Randy Orton. So ein Ding wie gegen Orton, da kann ich ja fast noch mit leben. Wenn, aber guck mal, selbst in dem Fall, spielte der Titel überhaupt keine Rolle. Eigentlich hättest du das doch so aufbauen müssen. Mensch, was ist das hier, wenn Orton den Intercontinental-Titel Träger besiegt? Das, weißt du, dass du das so ein bisschen aufbaust und dass man dann sagt, ja, guck mal, das unterstreicht ja nochmal, wie gut Randy Orton ist, dass er den Intercontinental-Titelträger besiegt und so. Das machen sie ja alles nicht. Aber dann merkst du ja auch schon im Unterbewusstsein von allen, dass du dich auch gar nicht mehr wunderst, dass das gar nicht mehr angesprochen wird. Dass er gerade den Champion besiegt hat. Du fragst dich ja gar nicht selbst, ja, er hat jetzt einen Champion besiegt, dann müsste er jetzt eigentlich legit sein, um den auch herauszufordern. Aber er will's ja gar nicht, weil das Ding einfach nichts wert ist. Nö, das Ding ist auch nichts mehr wert. Also, das halte ich für ein großes Problem. Also, dass sie auf diese Midcard-Titel keinen Wert mehr legen, weil ich bin der Meinung, damit kannst du immer mal wieder Leute overbringen und du kannst auch mal so eine längere Pause zwischen zwei Pay-Per-Views zum Beispiel mit einem guten Intercontinental Championship-Programm. Schön irgendwie aufbauen über eine Woche, schön hypen dann bei SmackDown und so und dann Main Event bei Raw. Nicht nur aufbauen, sondern auch die Zeit füllen, weißt du, also weil ich habe kein Problem damit, wenn nicht jedes Match für so einen Midcard-Titel super aufgebaut ist. Aber es sollte immer was bedeuten, das sollte immer das unterstreichen, dass jemand diesen Titel trägt, der sollte dann auch prominent und stark dargestellt werden. Mhm. Warum soll ich sonst einen Titel tragen? Was hat das sonst für einen Sinn, dass ich einen Titel trage? Das würde auch schon Sinn machen, wenn eigentlich nur mal einer das Ding wieder auffrischt, so ein bisschen in Erinnerung ruft. Ich glaube, das gelingt nicht, solange die WWE das nicht möchte. Also weißt du, das möchten sie ja offensichtlich nicht. Ja, genau. Deswegen ist es egal, wer diesen Titel trägt. Keiner wird diesem Titel wieder den alten Glanz verleihen können. Solange die WWE nicht sagt, wir wollen, dass der Titel eine prominentere Rolle bekommt, solange wird das nicht funktionieren. Das ist ärgerlich, extremst ärgerlich. So ein Ding, Orton Ziggler um den IC-Title, würde ich sofort nehmen. Ja, natürlich. Das wäre auch nicht schlecht. Würde ich sofort nehmen. Aber stattdessen ist es halt einfach wie immer, wenn du einen Midcard-Titel hast, dann geht's bergab. Ich glaube echt, dass wenn jemand zu dir kommt und sagt, hier, du wirst jetzt United States Champion. Ja. Und dann darfst du so einen Spot wie Sheamus da gegen The Miz einnehmen. Der jetzt ausgezählt wurde, ja. Ja, ist halt alles totaler Quatsch. Also damit kann ich noch eher leben, weil der Aufbau natürlich klar ist. Sheamus kann irgendwie The Miz nicht besiegen und so. Aber ist halt auch, kann man mal machen. Aber gefühlt ist es halt immer irgendwie so eine Scheiße. Oder der verliert die ganze Zeit, der Titelträger. Mhm. So wie jetzt die Goldust und Stardust-Geschichte. Mhm. Die, weißt du, vor allen Dingen, dann werden die auch noch gepinnt von John Cena und Ambrose. Alter, da denke ich mir, wieso? Was soll mir das jetzt zeigen? Dass die so geil sind, dass sie so geile Typen sind, das bringt gar nichts, weil der Titel schon wieder und das Tag-Team schon wieder so einen Wert verloren haben. Das kann ich nicht nachvollziehen. Aber nochmal zur Smackdown-Geschichte. Ich glaube, ich habe das beste WWE-Segment gesehen, das ich gefühlt seit Jahren irgendwie mal gesehen habe. Und zwar Triple H Rock? Ja, das war das Geilste, was ich in den letzten Jahren, weil ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich jemals so ein geiles Segment gesehen habe. Genau dasselbe habe ich mir auch gedacht. Ich habe immer darauf gewartet, dass Triple H so ein bisschen einbricht in diesem Rhetorikgewitter zwischen beiden. Ja. Weil ich habe Triple H lange nicht mehr so gut worken sehen am Mikrofon wie in diesem Moment. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, irgendwann muss der doch einbrechen. Weil der hat ja ab und zu so Momente, dass er da sich so ein bisschen verhaspelt oder so, ne? Ja. Ab und an hat er das ja. Aber es ist nicht passiert und er war wirklich auf Augenhöhe mit dem besten Micworker überhaupt. Und auch, es war auch nicht cheesy oder nicht super aktuelle WWE Kinderproduktmäßig, als sie dann aneinander gerückt sind und gesagt haben, ja, so, ne, der Erste, der jetzt hier einen Schritt zurück macht, das ist hier der Schisser und so. Das fand ich fand's charmant, ich fand's wirklich gut. Hat mich nicht aufgeregt, dass es dann von einem wirklich ernsthaften Gespräch oder Promo oder wie auch immer oder Dialog zu diesem etwas witzigeren Ding kam. Wichtig war nur, dass am Ende wieder so eine gewisse Ernsthaftigkeit reinkam. Ich fand dieses Segment eines der besten seit Jahren. Ja, insgesamt war das, man hat beste Segment seit Rock-Konzert. Welches? Wo Cena gegen The Rock und dann Rock im Main-Event das Konzert hatte. Da kann ich mich gar nicht mehr so gut dran erinnern. Aber so wird es mir wahrscheinlich mit dem Segment dann auch irgendwann gehen. Nee, aber ich habe halt beiden ihre Rolle voll abgenommen. Weil man ja auch weiß, dass sie sich im Real Life nicht hundertprozentig grün sind, sondern so einen Respekt, so einen respektvollen Umgang miteinander haben. Also ist jetzt nicht so, dass sie sich offensichtlich nicht mögen, aber es sind halt zwei Alpha-Tiere, sage ich jetzt einfach mal so, die, ja, denke ich mal schon so das Gefühl haben, ich bin geiler als der andere. So. Ja. Und die beide haben natürlich auf ihrem Wege enormen Erfolg, ne? Triple H mit seiner WWE und The Rock als größter Actionstar, den es gibt. Ja, beide, natürlich. Und man sieht ja auch, dass das zwei besondere Typen sind, genau in diesem Segment. An diesem Segment siehst du ja wieder, was alles fehlt bei anderen Workern der heutigen Zeit. So ein Segment könnte dir, jetzt stell dir einfach nur beispielsweise Triple H weg und John Cena in diese Rolle. Ja. Das wäre fürchterlich gewesen. Ich hätte schon diese Grimassen, die John Cena macht, wenn er dann nah an The Rocks Gesicht gewesen wäre, die habe ich schon wieder bildlich vor mir. Und dann da steige ich schon direkt wieder aus. Und vor allen Dingen würde John Cena in jedem zweiten Satz sagen, dass er niemals aufgibt und Und dann am Ende dann doch Ruthless Aggression und Das geht nicht. Also das Segment war großartig und danach ging es natürlich los. Danach ging es, Mensch, die werden doch jetzt wohl nicht. Also das ist doch eindeutig ein Teaser für WrestleMania 31 oder 32 oder 33. Hier haben sie dieses Match aufgebaut. Dann habe ich mir so gedacht, also natürlich kann das sein. Ich möchte es überhaupt nicht ausschließen, dass es dieses Match gibt bei WrestleMania 31. Aber was ich mir sofort gedacht habe, ist, diese Woche oder letzte Woche gingen doch diese Travel Packages für WrestleMania in Vorverkauf. Also das ist einfach nur so ein Ghost Train. Ich dachte einfach so, okay, das ist einfach mal so, wir deuten hier was an. Ja. Dass die Werbetrommel so ein bisschen für diese Travel-Packages rührt. Wie gesagt, ich möchte nicht ausschließen, dass sie bei WrestleMania 31 dieses Match haben könnten. Aber es ist ja schon komisch, dass dieser Spot bei SmackDown stattfindet und ja, relativ random, so halt einfach bei so irgendeiner SmackDown-Ausgabe. Sowas erwartest du ja, wenn es wirklich wichtig ist und wenn du damit was aufbauen willst, erwartest du ja so einen Spot eher bei Raw. Ja, hätte man ja diese Woche bei Raw zeigen können. Hat ja voll Sinn gemacht, ne? Das, die erste SmackDown-Ausgabe, Triple H, The Rock. Ja, gar keine Frage. Das machte schon Sinn, aber es ist, wenn das wirklich diese große Idee ist, dass man Triple H gegen The Rock macht und man möchte das mit so einer Promo, mit so einem Segment in die Wege leiten, würde ich mir nicht SmackDown aussuchen mit 1,8 Millionen Zuschauern. Da würde ich halt die Big Stage nehmen. 4 Millionen Zuschauer, Montag. Ja, das geht ja viral um die Welt. Das würde mich zum Beispiel mal interessieren. Wie viel von diesen 4 Millionen Raw-Zuschauern wirklich außerhalb von Montag noch Wrestling konsumieren? Kann ich dir sagen, die gucken dann halt jetzt nächsten Montag, da wette ich. Nee, das war ja jetzt heute, gestern. Ja, da gab's dieses Segment. Da kam's das gar nicht. Nee, ich hätte jetzt gesagt, das wird da wiederholt. Nee, wurde nicht. Das gibt's ja gar nicht. Ich bin schockiert, enttäuscht und empört. Das würde dann wiederum dafür sprechen, dass es wirklich einfach nur dafür war, um diese Travel-Package-Geschichte so ein bisschen zu hypen. Weil das war mein erster Gedanke. Okay, Travel-Packages gehen in Vorverkauf. Wie können wir am besten dafür sorgen, dass die Leute jetzt Bock haben, für WrestleMania sich Tickets zu kaufen? Ah, wir teasen einfach mal ein Match mit Triple H und The Rock. Logisch, das kann es trotzdem geben, aber es war jetzt nicht so, dass sie uns klar gemacht haben, dass es dieses Match, wann ist es, April dann wahrscheinlich wieder, 2015, dass es dazu kommen wird. Mhm. Das könnte auch gut sein, dass es erst in 2, 3 oder Jahren oder niemals stattfindet. Ich fand das interessant. Ich fand es irgendwie, habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass das jetzt hier dazu dienen sollte, das Programm mit den beiden zu starten. Jedenfalls nicht hauptsächlich, sondern hauptsächlich war das dafür da, um die Packages zu verkaufen. Habe ich mir sofort gedacht. Ja, es scheint fast so. Es klingt zumindest sehr plausibel, deine Conspiracy Story gerade. Aber es war geil. Ja, das kann uns keiner mehr nehmen. Nee, das kann uns keiner mehr nehmen. Was war noch bei Raw? Was hatten da noch so? Also ich muss noch dazu sagen, ich habe heute Nacht geträumt, ich wäre John Cena. Ist kein Scheiß. Ich schwöre dir, ich habe heute Nacht geträumt, ich wäre John Cena. Und dann bist du so aufgestanden, schweißgebadet und hast an dir runtergeguckt und hast gesehen, dass du keine Shorts anhast, keine Jeans-Shorts. Ich bin wirklich aufgewacht von diesem Traum. Und das ist das Blöde, wenn du einen Traum hast und dir das nicht sofort aufschreibst, dann vergisst du, wie das alles so war. Ich weiß zum Beispiel nicht mehr, gegen wen ich angetreten bin. Ich weiß noch, ich saß da so im Umkleideraum und so und ich war John Cena. Das war total abgefahren. Aber so ein Mist, ich wollte es mir aufschreiben, habe ich mir gedacht, nee, daran kannst du dich auf jeden Fall morgen Abend noch erinnern. Und kann ich doch nicht mehr. Interessanterweise, was in meinem Traum auch war, ich bin zu Fuß zur Halle gelaufen. Und ganz oft, wenn ich im Traum durch Großstädte laufe, laufe ich immer unter derselben Brücke durch, wo so ganz viele Penner sitzen. Das ist immer dieselbe Brücke. Also sobald ich in Träumen irgendwie durch Großstädte laufe, was weiß ich, passiert jetzt nicht jede Woche, aber ab und zu, dann laufe ich immer unter dieser Brücke mit Pennern besetzt durch. Was soll mir das sagen? Ich weiß es nicht, ich bin kein Traumdeuter, aber ach so, das bist ist gar schon... Also dann nee. Muss ich da mal beim Domian anrufen. Wird mir oft nachgesagt. Mach doch mal, wollen wir das mal machen? Nee, der Domian ist zu aufwendig. Vor allen Dingen gibt es da genügend Leute, die wirklich Hilfe brauchen. Holger Klein, der hat ja alles eine Antwort. Mhm. Du das ist so ein Klugscheißer, der tut bestimmt auch so, dass wenn er John Cena kennt. Also, der Buttermann sagt gerade, ich habe natürlich gegen Randy Orton gekämpft. Das ist naheliegend, aber ich glaube, es war nicht Randy Orton. Den hätte ich nämlich immer am Puller gefasst, glaube ich dann. Ich finde es geil, einer den Typen. Randy Orton finde ich schon geil, ja, muss ich sagen. Bin ich schon immer, das ist auch jetzt wieder, wo sie anteasen, dass er vielleicht Face turnen könnte. Mhm. Übrigens habe ich da, ich hatte ja mal dieses tolle Segment für 24 Stunden eingeführt, Bullshit News der Woche, da muss ich jetzt mal ganz kurz drauf zurückkommen. Ja, und zwar habe ich wieder bei meiner Lieblingsseite wrestlingcorner.de ein paar News gelesen und die geilste News, die ich gelesen habe, warte, muss ich jetzt mal nochmal hierher holen, großes Number One Contenders TLC Match im Dezember, hieß es da. Und da wurde diskutiert, dass man jetzt innerhalb der WWE ein Fatal Four-Way Match für TLC planen würde. Zwischen Cena, Orton, Rollins und Ambrose wahrscheinlich. Rollins und Ambrose, genau. Und also das war halt so. Dave Meltzer und Brian Alvarez haben über Raw gesprochen und irgendwann gesagt, ja, das ist ja wohl klar, auf was das hinausläuft. Irgendwann werden die vier in einem Fatal Four-Way Match aufeinandertreffen. Und dann sagt, ich glaube, dann hat Brian Alvarez so gesagt, ja, vielleicht geht's dann irgendwie um den Spot gegen Lesnar. Und dann hat Dave Meltzer gesagt, ja, du, das könnte wirklich sein. Das ist, also sie haben darüber spekuliert, aber natürlich bei Wrestling Corner ist es schon in Stein gemeißelt. Also dieses Match ist definitiv schon gebucht für TLC und wird definitiv kommen. Die Frage ist natürlich, was ist mit Roman Reigns? Den scheinen sie da nicht mit auf der Rechnung zu haben. Das war eine Bullshit-News, die ich interessant fand. Und dann war noch irgendwas. Was war denn das hier mit... Nee, das war's nicht. Ich hab's mir extra nämlich hier irgendwo hingekopiert, die ganze Geschichte. Aber natürlich finde ich es jetzt auf die Schnelle nicht mehr. Ja, also da gab's wieder, es gab wieder mehrere so Schmunzel-News, wo ich so dachte, okay, alles klar, also ihr habt jetzt hier... guten alten Schmunzelmänner. Ja, ihr habt jetzt hier irgendwo wieder beim Podcast entweder nicht richtig zugehört oder bei der Seite, wo ihr es nachgelesen habt, falsch abgeschrieben oder so, also weil halt einfach Sachen durcheinander gebracht worden sind, beziehungsweise erfunden worden. Nennen wir das Kind beim Namen. Ja, wo waren wir jetzt gerade? Wir waren, ich habe gerade übrigens mal diese 3 für 49 Aktion rausgesucht bei Amazon. Da gibt es ja auch PS4-Spiele. Ja, genau, drei und, Stück und die ja, kannst du alle knicken. Ins Arschloch schieben. Und bei Saturn genau das Gleiche. Genau das Gleiche. Und eine Scheiße da, du. Naja. Nee, um nochmal zurück zu Raw zu kommen. Ach genau, ich habe erzählt davon, dass ich von John Cena geträumt habe, etc. Da merkt man mal wieder was. Ach genau, also was bei mir hängen geblieben ist bei dieser Raw-Ausgabe, war das Orton-Dolph Ziggler-Match. Das fand ich wirklich phänomenal. Ja, das Finish war super. Obwohl Orton natürlich ihn covern wollte und er auf dem Bauch lag. Ne? Ja, der echt dumme Drecksack. Also könnte auch sein, dass vielleicht jetzt Dolph Ziggler Ringsprecher machen muss, weil du weißt ja, wie Orton bei sowas ist. Ja, ist ja, da immer ein bisschen angepasst. Da gab es ein paar Gespräche, bin ich mir sicher. Das Finish war großartig, das Match war fantastisch. Ja. Und danach hast du gesehen, wie man es nicht macht. Danach gab es das langweiligste Match der Raw-Geschichte, glaube ich. Rollins Swagger? Oh, das war ja katastrophal schlecht. Fand ich grandios, muss ich sagen. Grandios fand ich das. Ich fand's wirklich gut, weil Swagger einfach eine Maschine im Ring ist und Rollins hat mich auch überzeugt. Ich fand das Match wirklich gut. Ich fand's totale Scheiße. Ich fand das so lang, also nicht unsauber gewirkt, sondern ich fand's einfach tierisch öde. Das ging mir auf den Sack, das Match. Ich komme auch mit, muss ich jetzt mal ganz ehrlich, muss mal klar ein Schiff hier machen. Ja. Ich komme mit Seth Rollins überhaupt nicht klar. Das ist für mich nicht ansatzweise ein Top-Heel. Dieser Koffer, dieser ganze Aufbau eines Top-Heels ist totaler Schwachsinn. Du gibst deinem Top-Heel diesen verfickten Koffer, sodass du ihn präsentierst als den größten Schisser, den es gibt. Nämlich er kann so einen Titelkampf oder so ein Titelmatch sich nur erarbeiten, indem er seinen scheiß Koffer einsetzt. Und ich finde so die Herangehensweise, auch mit Plan B haben wir schon mal drüber gesprochen und ja. So, das finde ich alles kacke. Ich denke mir so, wenn du doch einen richtig fiesen neuen Heel aufbauen möchtest, dann zeichnet er sich doch durch was anderes aus als, also das ist für mich halt kein Top-Heel. Die Intention davon ist ja, dass dieser Money in the Bank Briefcase ja schon irgendwas darstellt. Und dass der halt immer mal wieder, wenn er den mit sich rumträgt, halt ins Gedächtnis gerufen wird, der wird bestimmt später mal World Champion. Ja, aber ich finde die Herangehensweise, jemanden overzubringen mit so einem Feiglingsmove, sage ich jetzt mal, die finde ich irgendwie scheiße. Also gerade es gab doch immer viele Feiglinge, große Heels. Jericho war doch auch mal ein Feigling. Ja, aber wenn es dann drauf ankam im Match, konnte er mich wiederum überzeugen. Das schafft Seth Rollins irgendwie bei mir nicht. Also das ist natürlich jetzt spekulativ, ob das jetzt nur mir so geht, aber... Oder Spekulatius. Ich nehme ihm die Rolle nicht ab. Überhaupt nicht. Ja. Ich komme mit dem Typen so nicht klar. Also ich finde, er hat ab und zu gute Ansätze, was Promos und so angeht. Mhm. Aber im Großen und Ganzen ist das sehr mittelmäßig. Da gibt's andere Leute, die finde ich besser. Und die sind nicht so prominent und gut dargestellt in der WWE. Und als Worker ist er natürlich, das ist ein guter Worker, gar keine Frage. Aber auch da ist jetzt, haut mich nicht vom Hocker. Ist alles als sehr Worker mittelmäßig. Findest du den wirklich nur Durchschnitt? Ja, ich finde den nur Durchschnitt. Absolut. Findest du auch, dass der ein bisschen zulegt an Muskelmasse? Stark, möchte ich fast schon sagen. Ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ich werde mal drauf achten. Ja, achte mal drauf. Also, was zum Beispiel da auch noch eine Rolle mitspielt, könnte sein, ist diese Frisur. Ich weiß nicht, also dieses Blond, schwarz oder braun das oder was. Das hat er ja auch schon ist. Als Tyler Black immer früher gehabt. Ja, ich weiß, es ist sein Markenzeichen, aber da habe ich auch irgendwie so ein kleineres Problem mit. Aber damit könnte ich mich noch abfinden. Aber irgendwas klickt zwischen mir und Seth nicht so richtig. Das war auch schon bei NXT so. Hat nicht funktioniert, auch bei Ring of Honor. Da habe ich ihn aber lange nicht so oft gesehen wie jetzt. Ja. Es ist jedes Mal, wenn der reinkommt und ein Match hat, da denke ich schon, oh nee, geh kacken. Und ich fand, das war gut jetzt bei dem Orton, wie hieß er? Dolph Ziggler Match, als er da rauskam. Sowas, das ist so. Alles okay, aber... Ja, ach mein Gott. Also ich kann mit dem gut leben, muss ich sagen. Obwohl da noch sehr, sehr viel Luft nach oben ist. Worker-mäßig hat er alles, der Technik und alles, der ist der voll ausgerüstet, aber so vom Charisma und vom Micwork, da kann dann, glaube ich, noch ein bisschen mehr kommen. Aber Swagger fand ich auch ganz schön, dass sie ihn, auch wenn Orton ihm dann später noch ein RKO gegeben hat, relativ stark dastehen lassen haben, weil ich mag Jack Swagger eigentlich ganz gerne. Und ich fand das Match nicht schlecht. Jack Swagger hat bei mir an Credibility natürlich extrem verloren, weil sie halt immer wieder, wenn er so ein bisschen klickt, dann verkacken sie es wieder. Also jetzt hat er das mit We the People, hat er ja so ein bisschen die Leute wieder auf seine Seite gebracht, wurde ein bisschen hot und gleich haben sie wieder ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil die WWE jedes Mal das, was aus der Fanbase sozusagen selbst entsteht, versucht für sich zu nutzen, wie jetzt mit Mistau. Weißt du, früher war das halt einfach so eine Randnotiz und man hat das so am Rande gesehen und fand es halt einfach lustig. Und jetzt muss da die Kamera hin und das wird die ganze Zeit Thema. Das ist tot für mich. In dem Moment ist es tot. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Weil das Geile war, dass das so am Rande passiert ist. Man musste vielleicht jetzt nicht extrem aufmerksam sein, aber es war nicht das Wichtige, was passiert ist. Und jetzt verkommt die Fehde zwischen Sheamus und The Miz eigentlich zur Nebensache. Und das, was die jetzt alle auf einmal geil finden sollen, was wir jetzt alle toll finden sollen, ist Mistau. Das möchte ich mir aber nicht sagen lassen. Das ist doch ein alter Trademark von der WWE, dass sie einfach zu dumm sind, virale Sachen nicht einfach viral weiterzulaufen zu lassen, sondern es zu steuern. Das war mit dem Fandangoing so. Ja. Anstatt da einfach die Leute das weitermachen zu lassen, nee, dann zeigen sie die iTunes-Charts und zeigen Videos, wie in irgendwelchen Fahrstühlen die Leute Fandangoen und haben dann auf einmal die Noten eingeblendet bei ihm Fandango-Entrance und so und dieses da eingeblendet. Also das können sie halt, sie sind das getrieben. Das ist genau der Fehler, da machen sie sich so viel kaputt. Und andererseits erkennen sie das, dass Mistau jetzt so ein bisschen... damit ankommt bei den Fans, aber dann pinnen sie ihn in diesem 15-Mann-Tag-Team-Match bei SmackDown. Da sind sieben andere oder sechs andere, andere und ein Zwerg. Ein Krokodil und ein Mini-Stier alles sind. Da. Du kannst jeden pinnen, aber du pinnst den einzigen, der in diesem ganzen Match überhaupt over war. Der einzige. Ja. Den pinnen sie. So, es ist alles... Also manchmal muss man sich so an die Rübe fassen und sich fragen, wer kommt auf so einen Schwachsinn? Ja. Es ist einfach... unerträglich, muss ich ganz ehrlich sagen. Was war denn sonst noch bei Raw? Gibt's da noch irgendwelche? Ja, ich fand großartig, wie hieß der Referee zwischen Rusev und Big Show? Boah, das... Das ist dieser mit dem blonden Scheitel, der Kleine, der schon seit 100 Jahren dabei ist. Ach so, Mike Yoda. Der ist seit Ewigkeiten dabei. Nein, der Kleine mit dem Scheitel, der Blondling. Der Kleine mit dem Scheitel. Also wenn du den etwas dickeren meinst, der wurde mal entlassen. Den meinst du auf jeden Fall nicht. Das wäre er nicht da. Großartig, als die Fahne runterkam, Big Show und Mark Henry standen im Ring, die Fahne kommt runter und er, was? Wie? Eine Fahne ist erschienen. Das war, guck dir das bitte nochmal an. Es lohnt sich. Großartigste Unterhaltung. Das hat leider verpasst. Da muss ich nochmal drauf achten. Hat sich geduckt und hat die Fahne angeguckt. Völlig schockiert. Wo die denn herkommt, die Fahne? Aber bestimmt 30 Sekunden lang. Er könnte es nicht diese Fahne, wo die denn herkommt. Aber wenn das schon deine Highlights sind. Ich hab gelacht. Ja, das reicht halt auch. Das war übrigens war bei The Miz bei mir am Anfang dann auch so von dem Segment mit Sheamus da in diesem Match. Da habe ich auch so ein paar Mal geschmunzelt und dann habe ich schon gedacht, ah, oh, der schafft's wieder in die Top 5, pass auf, der schafft's wieder. Aber als dann ständig mit der Kamera da um den herum geschwirrt sind und dann auch das Finish mehr oder weniger ja darauf so ein bisschen ausgelegt haben, da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Dann denke ich mir so, ja, ich finde Damien Sandow so, ich finde den Typen einfach schon geil so, wie er seine Rolle da spielt, auch damals, als er diesen arroganten Schnösel gespielt hat und so. Aber das ist mir dann so möchte ich das nicht. Ich möchte es selber entscheiden und möchte es so genau das fand ich ja so geil, dass man das so am Rande bemerkt hat und dass man das Gefühl hatte, dass Damien Sandow einfach da Spaß hat und sein Ding da durchzieht und ich glaube, er hat wirklich Spaß. Ja, das ist halt die Frage, ob er jetzt auch noch Spaß hat, wenn sie ihn jetzt mehr oder weniger da versuchen, in eine Storyline vielleicht sogar mit zu involvieren, weil ich könnte mir vorstellen, dass alles darauf hinausläuft, dass dann irgendwann Damien Mizdow der bessere The Miz ist und dann gibt's da die Fehde zwischen Mizdow und Miz und Damien Sandow turnt zum Babyface. Sowas in der Art könnte ich mir echt gut vorstellen. So wird's kommen. Vielleicht. Alte Schule, alte Booking-Schule. Dann haben wir das 60 was Tag Team Match. Ja, nee, also komm. Tolle Randnotiz, dass sie, wie heißt die Alte? Ja. Rosalita. Rosa Mendes, seit zwei Wochen nicht mehr wrestlen darf. Darf sie nicht mehr, darf aber noch mit zum Ring kommen. Charles Robinson, schreibt der Buttermann. Natürlich. Charles Robinson, ja. Weißt du, wie sie den Backstage Robinson nennen? Charlie Brown? Nee, Little Flair. Ja, schön. Nennen sie den. Little Flair. Oder Little Rick, ich weiß gar nicht mehr. Also irgendwas mit Anspielung wegen Ric Flair Frisur und so. Ja. Dass er der kleine Bruder. Fantastische Reaktion, als die Fahne runterkam. Fantastisch. Guck, ist die bitte. Aber er ist auch so, wenn er in den Matches dabei ist, dass er da, keine Ahnung, wenn es einen Side Suplex gibt oder so, da hast du das Gefühl, dass der ist im Endeffekt so eine Art Mistau für jeden Wrestler. Genau, der da für jeden. Ist. Er fasst sich an den Kopf und kann es nicht fassen, wie ein Mensch, wie ein menschliches Wesen diese Qualen ertragen kann. Aber das ist gut. Ich habe damit kein Problem. Ich finde es gut. Also wenn uns noch was einfällt, können wir doch mal auf Raw zurückkommen. Wir haben ja auch noch ein paar Fragen. Ich habe hier noch warte mal. Ja? Zum Main Event. Wie findest du Cena Orton? Ja, scheiße. Ja, pass mal auf. Ich fand es Schwein. Also, ne, Cena wollte das Ding da abruppen, den Contract on a fucking pole, und Orton kam rein und da hatte ich mir so gedacht, das ist schon irgendwie geil, so, weißt du, so, ey, das sind schon die beiden Alpha-Tiere, oder? Die über die Jahre, über 10 Jahre meinetwegen, die Company geprägt haben, würdest du auch sagen, oder? Ja. Und da habe ich mir so gedacht, Alter, da ist er dann doch so gepolt, dass er es einfach nicht verknusen kann, wenn er schon die Chance hat, ihm das irgendwie streitig zu machen, dass er das Match gegen Seth Rollins hat, dass er da eingreift und seinem Erzfeind da nochmal in die Suppe spuckt und so. Ich fand das irgendwie geil so. Ich weiß nicht warum. Und ich fand auch, dass als Orton dann am Apron hockte und so, das fand ich schon geil. So die alten beiden Rivalitäten, also mir hat das gefallen. Ich fand Randy Orton auch in dieser Raw-Ausgabe super. Das war für mich der Top-Mann bei dieser Raw-Ausgabe. Aber ich habe halt diese Fehde schon so oft gesehen, richtig, dass ich da einfach keinen Bock mehr drauf. Richtig, ja, okay, ja, kann ich zu 1000% verstehen. Geht mir nicht so. Gereicht. Geht mir nicht so. Es ist jetzt nicht so, geil, endlich mal wieder Cena Orton, aber ich habe da jetzt kein Problem mit. Das Problem ist für mich, dass ich genau weiß, wie dieses Hell in the Cell Match zwischen den beiden ablaufen wird. Wie denn? Ich glaube, dass es ein stifferes Match gegeben hätte zwischen Orton und Dean Ambrose. Weil dass man bei John Cena sehr aufpasst, dass der sich bloß nicht irgendwie verletzt. So, jetzt kommt der in so ein Hell in the Cell Match gegen Randy Orton. Da glaube ich einfach nicht, dass Randy Orton, der ja stiff wirken kann, dass der da volles Brett geht. Ich glaube das einfach nicht. Ich glaube, das wird jetzt so eine kleine Mogelpackung. Ja. Ich glaube auch nicht, dass es der Showstealer wird. Also ich glaube auch nicht, dass das ein Hell in a Cell Match for the Ages wird. Das glaube ich nicht. Und das kannst du mit Orton haben. Natürlich kannst du das haben. Ja, ohne Frage. Also ich persönlich hätte mehr Bock gehabt auf Dean Ambrose gegen Randy Orton. Da rennst du doch bei mir die offensten Türen der Welt ein. Und Cena gegen den anderen Vogel, damit hätte ich eher leben können, als wie jetzt in der Konstellation. Richtig, völlig richtig, ja. Aber ist halt so. Aber ich fand das von Dean Ambrose cool, als er da oben so sitzt und das You Can See Me macht und so. Das war wieder so dieser alte Dean Ambrose, den ich mag, den ich geil finde, den ich abfeier. Aber Großteil, auch alles dann auch schon wieder, da muss ich bei Miz TV dran denken, wie sie da vor The Miz stehen und dann John Cena das so einleitet, dass er jetzt The Miz einen aufs Maul hauen. Und da habe ich mir so gedacht, das wäre viel cooler, wenn Dean Ambrose einfach so gesagt hätte, ja, fickt euch, ich gehe jetzt hier. Weißt du, also das hat überhaupt nicht zu Dean Ambrose gepasst. Das war halt zu viel Babyface für mich. Das kann ich nicht nachvollziehen, wie so ein Typ, der angeblich total irre ist und immer ausflippt und ja, so unstable und pipapo, dann mit dem mit der größten Grinsebacke der ganzen Company plötzlich. Wenn sie das schon aufs T-Shirt schreiben. Ja, das ist auch sowas. Das ist doch so was Bescheuertes. Noch schlimmer fand ich es, gab mal ein Segment vor 2-3 Wochen bei Raw. Da hat irgendjemand zu ihm gesagt, er wäre unstable. Und dann hat er so, weißt du, wie AJ das immer so gemacht hat, eine Zeit lang so, was? Du nennst mich unstable? So. Da hab ich mir auch gedacht, Alter, komm, halt's Maul, du rennst mit dem T-Shirt rum, wo es draufsteht. Ja. Das kannst du so nicht verkaufen. Also, das geht nicht. Und was mir auch noch bei der Raw-Ausgabe eingefallen ist, was mir jetzt gerade noch einfällt, ist, ich kann mich erinnern, vor 1,5 oder vielleicht sogar vor 2 Jahren, was für ein Impact AJs Entrance-Theme hatte. Und wenn sie jetzt zum Ring kommt, ist es also verdächtig ruhig, finde ich. Verdächtig ruhig, ja, richtig. Es kommt noch nicht mal CM Punk-Chance. Nee, finde ich richtig. Ja, diese CM Punk-Chance kommen überhaupt nicht mehr. Also wird mal versucht, weil irgendwelche sich denken, oh, wir sind so Meta, dass wir CM Punk chanten. Ja. Aber dann denken sich halt die anderen Leute. Die Boring Chants über die CM Punk Chant Leute sind schon lauter als die CM Punk Chants, wa? Ja. Nee, also es ist bei AJ auch fragwürdig, aber gut, kommen wir bestimmt, weiß gar nicht. Ja, aber auch, ja, es ist mit Sicherheit so eine kleine Momentaufnahme meinerseits, aber ich könnte auch leider erneut wieder mit Paige und AJ mit dem kurzen Match konnte ich mitleben. Sag nicht leider. Ich finde das nämlich super, wenn man so Kleinigkeiten hat, die einem einfach so die Sendung dann wieder sehenswert machen. Das ist doch super. Da braucht man sich niemals so. Ich habe immer das Gefühl, dass du denkst, ah nee, dann denken die alle, ich bin total der. So Quatsch, nein. Naja, weil du das immer so sagst, so mit leider. Weil ich letzte Woche Paige auf 2 hatte. Ja, ist doch super. Was gibt's denn Besseres, als dass wir nicht 5 alle, also die Top 5 immer gleich haben, ist doch geil, wenn du 5 verschiedene hast und ich 5 verschiedene. Finde ich viel besser, als wie wenn es immer dieselben Nasen wären. Oder am besten immer nur die 3 gleichen und bei den anderen 2, da lässt man es losentscheiden oder so. Ich finde es übrigens toll, dass Paige immerhin 13 Stimmen absahen konnte. Ihr könnt noch abstimmen für Paige. Ich wollte noch ganz kurz aufgreifen, die Geschichte mit Daniel Bryan, dass es ja da offensichtlich Komplikationen gibt. Und da habe ich erstmal mitbekommen, ich dachte immer, das wäre eine Storyline bei Total Divas, dass er sich nicht operieren lassen möchte. Also ist er sein Ernst? Ja, er ist ja so drauf, dass er sich da alternativ behandeln lässt. Wie dumm kann man denn sein? Das ist sein Job. Ja, ich weiß es nicht. Okay, jetzt hat er offensichtlich jetzt die Quittung. Sein Arm ist immer noch im Arsch und er muss sich wahrscheinlich wieder operieren lassen. Jetzt muss er sich wirklich operieren lassen, ja. Ich weiß noch nicht, ob es schon 100%ig sicher ist, aber es scheint im Rahmen aller Möglichkeiten zu sein, dass er sich wieder operieren lassen muss und dann habe ich jetzt gelesen, 6 bis 12 Monate, was auch immer das für eine Zeitangabe ist, so eine Art wie von heute bis unendlich. Habe ich auch ausfallen bei WNW gelesen, ja. Ja, also gehen wir mal davon aus, er fällt jetzt bis nach WrestleMania aus. Im schlimmsten Fall sogar Karriereende, habe ich auch gelesen. Habe ich auch gelesen, ja. Ja, also das wäre natürlich für die WWE in einer gewissen Hinsicht tragisch, aber ich finde, sie haben jetzt schon bewiesen, dass sie auch ohne Daniel Bryan, also das Leben geht halt weiter, so. Ja, Level geht weiter, ne? Ist schade. Ich hätte echt Bock gehabt nochmal auf so einen schönen Daniel Bryan Run und die Fans so. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Das, umso länger der jetzt weg ist, umso mehr kühlt er auch irgendwie ab. Ich meine, der wird schon einen großen Pop kriegen, wenn er wiederkommt. Ja, klar. Aber irgendwas sagt mir so. Meinst du? Ich weiß nicht, irgendwas, ich habe ein komisches Gefühl bei der. Genauso mit Roman Reigns. Ich glaube, das wird enttäuschend, wenn der zurückkommt. Naja, wenn Roman Reigns wiederkommt, das wird bestimmt enttäuschend. Der hat aber auch noch nichts erreicht. Daniel Bryan, WrestleMania geheadlined, die größten Popstar überhaupt gezogen. Ja. Wenn das der wiederkommt. Eine andere Company. Wenn ich mich daran erinnere, bei WrestleMania 30 die Geschichte, das wirkt für mich wie eine andere Company, wenn ich überlege, dass da ein Batista im Main Event mitstand und Orton so als der Shit schlechthin. Und wenn ich das jetzt angucke, was ich jetzt zu sehen bekomme, da fehlen die zwei vom Main Event und Randy Orton ist so das dritte Rad am Wagen. Nee, es ist fünfte eigentlich. Außer es ist ein Fahrrad. Ja, klar. dann ist das komisch irgendwie. Also ich hoffe so sehr, dass Daniel Bryan schnell wieder fit wird und dass er sowas bekommt wie beim Rumble, die Nummer 30. Sowas würde ich geil finden und dann gewinnt er das Ding. Aber sowas wird alles nicht passieren. Find's schade. Zum Rumble wird er nicht kommen. Es ist ja noch gar nicht allzu lange her. Im August hieß es ja, Ende August hieß es ja, dass es ganz gut aussieht und dass er beim Rumble wieder dabei ist. Hieß es ja. Und jetzt heißt es plötzlich, scheint doch noch ein Problem zu geben. Ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Ja, also wenn Daniel Bryan wieder, ich würde mich da sehr drüber freuen. Ich glaube auch nicht, dass der einfach nur so eine Eintagsfliege jetzt um die WrestleMania oder dieses letzte Jahr 2013, 14 so gewesen ist. Ich glaube schon, dass der beständig und nachhaltig im Main Event dann immer noch stehen würde. Glaube ich schon. Was mich da ein bisschen skeptisch macht, ist halt einfach, dass die WWE überhaupt nicht dieses Programm vorgesehen hat, was dann zu WrestleMania geführt hat, das stand eigentlich so nicht auf dem Zettel, sondern sie wurden mehr oder weniger von den Fans dahin bewegt. Ja, so. Ja. Das ist gut, klar. Aber was danach passiert ist, war ja, dass sie Daniel Bryan wie den letzten Idioten dargestellt haben. Und davor habe ich dann immer so ein bisschen Schiss, mir fällt jetzt kein anderes Wort ein, aber das würde ich schade finden, so kann man es vielleicht sagen. Wenn man aufgrund dessen, dass jetzt Daniel Bryan da die Fans hinter sich hatte und das gegen den Strich von Vince oder wen auch immer ging, dass man jetzt im Nachhinein dafür sorgt, dass Daniel Bryan so ein bisschen bestraft wird. Das traue ich denen immer zu. Das ist das alte Thema, wenn wir darüber sprechen, ob Jeff Hardy mal irgendwann wieder zur WWE zurückkommen sollte oder könnte, dass er damit rechnen muss, dass er halt einer auf die Mütze bekommt von der WWE für das, was damals passiert ist mit dem Entstichlassen und dem Nichtzustandekommen zwischen dem Punk-Match bei WrestleMania und so. Ach ja, ich hoffe, dass er fit wird, aber sieht nicht gut aus. So. Wenn wir gerade bei Batista waren, da habe ich ja, also gestern sitze ich da so rum und gucke so ein bisschen auf meinem Handy, eine halbe Herzattacke hier, weil habe ich gelesen, dass Batista bei James Bond den Bösewicht spielen soll. Soll. Das wäre natürlich für ihn eine große Rolle, hätte er mit Sicherheit einen großen Spot, aber wen interessiert das? Ich finde das großartig, wenn das so kommen würde. Ey, die Filme, die kannst du dir doch mal richtig quer ins Arschloch stecken. Welche? Die aktuellen. Quantum of Solace und. Ach so, nee, Skyfall. Ich fand die gut, die Bond mit Daniel Craig. Skyfall auch? Ich bin Daniel Craig-Fan, ja. Ich mag den. Also, ich finde den in seiner Rolle als James Bond ist für mich der beste Bond. Ist der erste Bond, der es geschafft hat, dass ich Bock hatte auf James Bond. Ich hatte früher nie Bock auf James Bond. Ich fand's immer scheiße. Und jetzt mit Daniel Craig finde ich James Bond, da freue ich mich immer drauf. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist doch schön. Hat er nochmal für drei oder vier Filme unterschrieben. Das wäre dann auch, wenn die Filme weiter im Dreijahrestag kommen, wäre er dann mit Abstand der älteste Bond. Was ich übrigens cool finde, ist, dass der ja mitschreiben darf beim Drehbuch und so. Ja. Das finde ich geil. Involviert, ja. Ja, naja. So, dann kommen wir zu den Hörerfragen. Ah, schön! Da werden wir auch noch mal ein paar Themen. Oh, wir haben so viele Hörerfragen, dass ich jetzt fast schon gewillt bin zu sagen, dass die Sendung wahrscheinlich an die 2-Stunden-Marke grenzen satzen könnte. Ja, warte mal, es sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Naja. Hörerfragen könnt ihr, das sind viele. Auch nach meinen kritischen Äußerungen von der letzten Ausgabe finde ich es toll, dass ihr weiter Fragen schreibt. Ich liebe euch ja wirklich alle. Ja. Bis auf einen, den liebe ich nicht. Hörerfragen könnt ihr weiterhin schicken. Ja, bitte drum. mail@mmaradio.de oder auf Twitter @mmaradio.de oder auf facebook.com/mmaradio.de. Oder ihr schreibt es in die Kommentare, das machen auch immer ganz viele. Die Ausgabe müsste, glaube ich, die 118 werden. Ich glaube, gestern haben wir ja gekocht, die kommt ja noch. Ja, es kommt drauf an, wann du die Koch aus... Also wann na, du am besten geht ihr auf mmaradio.de und klickt da auf non-PG, also auf die Folge dann. Dann findet ihr da definitiv erstens mal eine neue Möglichkeit zum Abstimmen, was die Top 5 da angeht von uns. Und natürlich, dann könnt ihr da eure Frage loswerden. Und das übrigens, oh, es hat noch mal einer abgestimmt. Ja, für Page! Ihr könnt immer noch für Page abstimmen. Das schaffen wir noch. Ey, bis die Sendung, wir haben noch eine gute Stunde vielleicht. 192 Leute haben schon abgestimmt. Page hat 14 Stimmen. Der Führende, knapp Führende. Ist da, jetzt verrat er nicht schon alles. Das machen wir nachher. Jetzt ja, reicht, was Page hat. Page noch gewinnt. Ja, genau, das schafft er noch. Also das greift das dann nachher auf. Ein, zwei Stimmchen bräuchten wir noch. So, großartig, Paul. Eine weitere Stimme für Page, ich liebe euch. Ach übrigens, und danke für die iTunes-Bewertung. Das muss ich an der Stelle auch nochmal sagen. Es haben in der letzten Woche auch nochmal ein paar Leute uns ja, die volle Punktzahl gegeben. Danke, danke, danke, Popanke. 100 Punkte? Geht ja, das? Jetzt Paul. Paul hat geschrieben, ich bin ein neuer Hörer und habe gleich mehrere Fragen. Eieieiei. Erstens, ihr habt offensichtlich schon mehr Non-PG-Folgen gemacht als die 6, die man auf iTunes finden kann. Wo gibt's die anderen? Tja, Paul, die anderen gibt es so nur bei mir auf der Festplatte. Es gab mal eine Aktion, da habe ich so DVDs und USB-Sticks verschickt mit den Folgen, aber ja, vielleicht mal irgendwann, wenn wir mehr Webspace zur Verfügung haben, vielleicht kann ich sie nochmal irgendwo hochladen oder so, oder bei YouTube oder so. Ist über Archive nicht mehr? Ich glaube, die hatte ich nicht bei Archive drin. Du kannst auch mal bei archive.org nach Non-PG suchen, vielleicht findest du da noch alte Folgen. Aber also es gibt jetzt keinen YouTube-Channel, iTunes-Feed oder sonst irgendwas, wo man die alten Folgen sich anhören kann. Ja, mal abwarten, was da noch kommt. Vielleicht kann man sich ja, also ich habe die Ausgaben auch noch alle. Ja. Da kann man ja vielleicht, wenn das Porto oder so übernommen wird, da kann man da vielleicht mal so einen Stick rüberzimmern oder was weiß ich da. Ja, dann machst du das mit dem Chris. Mir fehlt ja leider die Zeit. Einfach mal den Chris. Stimmt, genau. Chris, weil ich bis du hast es doch gerade angeboten. Ja, nee, mache ich. Willst du auch machen? Ich wollte damit jetzt nur noch mal sagen, dass ich bis 19:55 heute noch Raw geguckt habe. Ja, oder bis 18:55. Ich biete doch sowas nicht an, so einen Dienst. Ich biete es nicht an, weil ich keine Zeit habe, siehst du? So, jetzt kommt die zweite Frage von Paul. Zweitens, wann kommt Brock Lesnar wieder? Und wie findet ihr es, dass der WWE-Champion nicht regelmäßig in den Shows vertreten ist? Ja, also wir predigen ja immer, dass Leute nicht so präsent immer sein sollen und sich ein bisschen rar machen sollten. Und dass es jetzt nun mal der WWE-Champion ist, das finde ich persönlich gar nicht so schlimm, muss ich sagen. Ob das er jetzt natürlich man hört ja bis zum Royal Rumble nicht mehr an den Start kommt, das finde ich schon zu viel. Das muss ich wirklich sagen. Das als Champion gab's da nicht mal so eine erdachte Klausel, 30 Tage musst du antreten? Ja, also das finde ich wirklich schon lächerlich, wirklich. Ganz kurz, findest du es lächerlich, dass er kein Match bestreitet? Oder hättest du, sag ich mal, kein Problem damit, wenn er nächste Woche bei Raw mal so vorbeiguckt und 3 Wochen nochmal? Also was ist das, was dir jetzt abgeht? Dass er gar nicht in den Shows ist oder dass er nicht kämpft? Dass er nicht kämpft, dass er seinen Titel nicht verteidigt. Okay, also du möchtest... Also dir reicht es nicht aus, wenn er alle 3-4 Wochen mal bei Raw auftaucht. Der kann ruhig nur alle 3-4 Wochen auftauchen. Das ist okay. Aber ich finde, der sollte dann schon in gewissen Abständen seinen Titel verteidigen. Ansonsten müssen wir mal langsam darüber nachdenken, dass wir ein Interims-Champion machen. Ja, gut, diese 30-Tage-Klausel, die wird ja überhaupt nicht thematisiert, deswegen. Nein, überhaupt nicht, aber ich finde sie storytechnisch und so finde ich sie ganz witzig. Die wird mit Sicherheit irgendwann mal wieder eine Rolle spielen. Irgendwann wird es sowas geben, ja, hier 30 Tage und so. Vielleicht nicht bei Lesnar, sondern bei irgendeinem anderen Champion, aber jetzt haben sie halt keinen Bock drauf. War das nicht bei Daniel Bryan auch mal so? Jetzt, wo er kaputt gegangen ist? Oh, das kann ich dir nicht sagen, da habe ich ja nicht geguckt. Das weiß ich nicht. Ich kann halt nur sagen, ich habe aktuell kein Problem damit, dass Brock Lesnar fehlt. Und das liegt zum einen daran, dass Brock Lesnar halt unfassbar stark dargestellt wurde und die Rolle auch natürlich sehr glaubhaft wiedergeben kann, dass er unantastbar ist. Und dann denke ich mir so, okay, das ist halt so the big thing. Also das ist halt einfach so, weißt du, das ist das Nonplusultra, um mit dem irgendwie zu dealen, da muss er erstmal so ein paar Randy Ortons wegprügeln. So, weißt du, so das ist so eine höhere Instanz. Das ist, wenn ich jetzt mit der UFC vergleiche, halt wie so ein Kampf gegen Anderson Silva, den kriegt nicht jeder. Und der ist auch nicht bei jeder, keine Ahnung, Fight Pass Show dabei. Nee, der ist einmal im Jahr oder zweimal im Jahr von mir aus. Ja, ich hätte jetzt eher dann das Beispiel GSP so genannt, ne? Aber ich weiß, macht ja keinen Unterschied großartig. Aber so finde ich das auch. So. Es ist halt einfach so, wenn ich den sehe, dann sind das die wichtigsten Shows des Jahres. Da sehe ich diesen Typen. Und damit kann ich ganz gut leben. Was ich allerdings nicht verstehen kann, ist, dass man in den Shows auch kaum erwähnt, dass es da so einen Brock Lesnar gibt. Also das vernachlässigen sie ja auch schon so ein bisschen. Also das würde ich schon immer mal wieder machen. Jetzt nicht jede Sendung und auch nicht bei jedem Match, aber ich würde schon immer mal wieder den Leuten ins Gedächtnis rufen, hier, da ist übrigens noch Brock Lesnar. Du hast ja einen guten, der das ins Gedächtnis wiederrufen kann, ne? Ja, schickst du ab und zu mal Heyman raus. Ja. Und das Ding ist, das reicht, wenn es ein 2-3-Minuten-Segment ist mit Paul Heyman, der einfach den anderen Leuten jetzt nochmal klar macht, guck mal hier, da streiten sie sich um dieses Contract on the Pole Ding da und so. Blöd. Und eigentlich geht es ja nur darum, dass sie sowieso keine Chance haben gegen meinen Klienten. Pipapo. Also du weißt, was ich meine, man kann da ja was zusammenspinnen. Aber dann weiß ich, okay, Paul Heyman, Brock Lesnar, okay, alles klar. Und das Paul Heyman das hervorragend rüberbringen kann, dass er das mieseste Schwein im Business hat, unter Vertrag hat, dann, das wissen wir ja alle. Deswegen, das fehlt mir so ein bisschen, aber mal abwarten. Ich sag mal so, in den nächsten 2 Wochen, wann ist Hell in a Cell? Ist es schon nächste Woche? In 14 Tagen. Okay, also dann, so um Hell in a Cell rum, entweder die Raw-Ausgabe davor oder danach, möchte ich dann schon mal wieder was hören, Lesnar bezogen. Und ja, wann er wiederkommt, wie der Chris gesagt hat, aktuell heißt es wohl, dass er vor Royal Rumble kein Match bestreiten wird. Ja. Was nicht bedeutet, dass er nicht bei den Shows mal auftreten könnte in irgendeiner Art und Weise, aber ja, bis dahin wird er wahrscheinlich kein Match mehr bestreiten in der WWE. Und ja, dass er nicht regelmäßig in den Shows vertreten, das haben wir ja beantwortet. Und der schreibt noch, der Paul, ihr macht einen phänomenalen Podcast. Danke dafür. Das ist wirklich schön. Aber ich glaube, damit hat er uns nicht gemeint. Paul, so eine Scheiße kannst du dir sparen. Kannst du irgendwo anders hinschreiben. Kannst du bei Reds, kannst du das mal hinschreiben. Ja, das... Wir scheißen drauf. Ja, naja. Ich schon. Geh dich ficken. Okay. Sven, hallo ihr beiden. Ich habe mir übrigens gerade The Walking Dead Season 2 für PlayStation 4 gekauft. Na, du musst ja Zeit haben. Das habe ich mir auch dann gedacht. Hallo ihr beiden. Danke, dass ihr meine Frage beantwortet habt. Ihr macht Wrestling, NXT ausgenommen, für mich wieder interessant. Warum das? NXT? Das würde mich aber jetzt mal interessieren. Vielleicht schon interessant ist. NXT ist für ihn schon. Wir können jetzt auch so eine Art Schriftverkehr jetzt mit ihm aufrechterhalten. Ja. Schreib mal zurück, warum NXT, entweder ist es schon interessant für ihn oder hat er gar keinen Zugang zu. Ich nutze das Medium-Podcast. Sven, schreib doch mal, ob NXT dir nicht gefällt oder ob NXT schon so interessant ist, dass man es nicht interessanter machen muss. Dann würden wir auch nie wieder darüber sprechen, selbstverständlich. Aber es ist ja auch Medium-Wrestling. Übrigens, der Termin für den 11.12. wird ja jetzt bestätigt. Takeover 3 gibt's am 11.12. Da freue ich mich wirklich drauf. Ja, und vor allen Dingen wurde Finn Balor heißt er. Ja. Mit angekündigt. Und Kevin Steen. Nein! Ja. Ist jetzt die Frage, habt ihr das mit Punk und der TNA mitbekommen? Wie findet ihr das? Sollte TNA nicht alles versuchen, Punk zu verpflichten? CM Punk könnte der WWE so auch nochmal eins auswischen. Hast du mitbekommen, oder? Habe ich mitbekommen, ja. Ich habe auch mitbekommen, dass Punk sich wohl ins Fäustchen gelacht hat, ne? Also was sollen sie ihm denn bieten? Ja, ich muss erstmal jetzt kurz drüber nachdenken, wie das jetzt wäre. Also erstens mal ist ja das Problem, dass es definitiv keinen Major-TV-Deal gibt. Vielleicht kommt jetzt noch irgendwas, aber das wird dann auch nicht der Hammer sein. Also das ist mal dein erstes Problem. Dann ist ja bekannt, dass der ein oder andere Wrestler dieser Company schon den Rücken gekehrt hat, weil sie halt einfach nicht mehr das zahlen können, was er gerne will. Ja. Ich sag da mal AJ Styles und dann sind ja auch so Typen wie Sting mittlerweile nicht mehr da, Hulk Hogan und es gab ja dieses Ding mit, dass CM Punk so viel verdienen soll wie Hogan damals und so. Ich meine, eins ist mal klar. Klar, CM Punk könnte der WWE eins auswischen, indem er da bei TNA plötzlich auftritt. Andererseits, wen interessiert's? Wer guckt TNA? Ja. Die lachen sich doch kaputt. Ich glaube nicht, dass langfristig CM Punk dafür sorgen könnte, dass bei TNA die Ratings hochgehen. Das glaube ich irgendwie nicht, weil sie haben doch bei TNA schon so viele geile Leute am Start gehabt und es hat sich nichts getan. Nichts getan, es hat sich wirklich nichts getan, nein. Also ich glaube auch nicht, dass Punk sich das antut. Wie meinst du, dass es antut? Weil er die Company zu schwach findet? Die Company ein Witz ist. Also ich habe dir ja gesagt, ich habe wirklich versucht, Impact Wrestling ein bisschen zu gucken und so, aber es ist einfach für mich nicht zu ertragen. Dann gucke ich lieber Ring of Honor, wo ich ganz genau weiß, das ist so streetmäßig, so das ist nicht so hochglanzpoliert wie die WWE. Da kriege ich geile Action. Da ist die Crowd geil. Gefühlt haben sich die Anzahlen der Crowds von TNA und Ring of Honor so ein bisschen angegleicht. Ich würde sagen, sind auf demselben Niveau von der Menge. Übrigens, weil du es gerade ansprichst, in der Halle, in der Ring of Honor da TNA ihre Impact-Shows jetzt getaped haben, irgendwie so ein paar Kilometer entfernt hat, wer war denn das nochmal, irgend so eine andere Pfeifenliga auch ein Event abgehalten an einem der Tage da, als halt diese TV-Aufzeichnungen waren. War das Chikara? Ich glaube, das war Chikara. So, und Ring of Honor, TNA hat ja sage und schreibe 300 Leute in die Halle gebracht. Ja. Und die immerhin haben die einen TV-Deal und eine gewisse Star-Power für ihr Level. Ja, und 15 Kilometer weiter, Chikara hat halt 1400 Leute in die Halle geholt. Weißt halt, was los ist. Da weißt du, was los ist. CM Punk wird sich das erstens mal körperlich nicht mehr antun, die Geschichte. Für diese Scheißkacke da an diesem sechseckigen Scheißding, der wird drauf scheißen. Also ganz im Ernst, er hat ja auch, oder wie ich das verstanden habe, hat Punk auch mit dem Wrestling aufgehört, weil er sich auch die körperlichen Strapazen nicht mehr antun will. Natürlich ist das Schedule von TNA nicht ganz so krass, wie das von der WWE ist, mir völlig klar. Aber das wird er sich nicht geben. Er wird sich die Blöße nicht geben, dass er da hingeht. Der wird mit Sicherheit eine geile erste Show haben. Die werden sie groß anpreisen. In irgendeiner Kneipe werden sie dann da die Impact-Show machen und da werden da bestimmt auch 500 Leute kommen, meinetwegen auch 1500. Aber das wird er sich aus einer Handvoll Gründen nicht antun und ich glaube auch AJ wird dann sagen, bist du denn völlig geisteskrank? Also erstmal eine Frage natürlich, muss man beantworten, sollte TNA nicht alles versuchen, Punk zu verpflichten? Ja, das sollten sie schon. Aber also ich glaube zum Beispiel nicht, dass Punk so rangeht und denkt, ja, also den Scheiß tue ich mir nicht an. Ich könnte mir gut vorstellen, dass hier ein Punk mal irgendwann bei Ring of Honor auftaucht. Weil er ist, glaube ich, eher der Wrestler, der aus Leidenschaft wrestelt und dafür auch Einbußen in Kauf nimmt. Ich glaube schon, dass der mit dem Herzen am Wrestling hängt und die WWE ihm das so ein bisschen kaputt gemacht hat. Weißt du, diese Liebe zum Wrestling. Ja. Und könnte ich mir schon vorstellen, dass er mal irgendwann sagt, ich gehe jetzt nach Japan oder zu Ring of Honor und versuche da mein Glück oder work da von mir aus irgendwie so ein Terminplan, klar, der mir eher entgegenkommt. Ja. Ich habe mehr kreative Möglichkeiten, meinen Charakter zu bilden, etc. pp. Ich kann mir auch vorstellen, dass er sich denkt, ja, das kann ich bei TNA auch machen. Nur ich glaube, dass er momentan einfach überhaupt keinen Bock hat auf die Scheiße. Also auf Wrestling insgesamt. Da könnte jetzt wahrscheinlich gerade jeder fragen, der will einfach mal durchatmen. Man darf halt nicht vergessen, der Typ hat, glaube ich, seit 2002 ununterbrochen durchgeworkt. Mhm. 300 Termine da im Jahr und alles drum und dran. Also ich würde das nicht ausschließen, dass CM Punk mal irgendwann bei TNA auftaucht. Ich würde es nicht ausschließen. Also ich finde es da fast schon realistischer, dass der da bei Ring of Honor. Ja, ich kann mir sowas vorstellen, dass er sowas macht. Ich kann mir auch vorstellen, dass er nochmal bei der WWE auftaucht. Selbst das kann ich mir vorstellen. Oder bei Talk of Honor, dass er da mal auftaucht. Ich glaube, da hat er mal als Ding eine Zeit lang mitgemacht, als wie war das nochmal? Nee, nicht Informant. Wen gab's da? Ein Hacker. Nee, wie hieß der noch? Ignatius? Nee. Ja, genau. Bubis. Janus, Bubis. Der Janus ist da! Aber ich muss nochmal für TNA eine Lanze brechen. Es ist eine tolle Show. Sie haben wirklich tolle Talente da auch noch in ihren Reihen. Und es ist eine gute Alternative, aber natürlich diese Crowd gehört halt mit dazu. Und ja, da ist es schwierig. Also selbst wenn du sagst, crowdtechnisch haben sie sich da Ring of Honor angenähert, ich würde das eher anders sehen. Ich würde sagen, Ring of Honor ist mittlerweile meilenweit enteilt. Also ja, diese Crowd geht gar nicht. Die sind so frustriert, die Leute, die da sind. Also man hat auch das Gefühl, die müssten dahin. So, das Chemieklo hat wieder eine Frage geschickt und wir erinnern uns ans letzte Mal. Da wusste keiner so richtig, was das Chemieklo möchte. Diesmal schreibt das Chemieklo: Hallo zusammen, wieder eine gute Ausgabe, die mir zeigt, ich bin nicht alleine. So, da meine Fragestellung vom letzten Mal anscheinend nicht so gut angekommen ist, das ist übrigens nicht der Fall. Wir haben sie gut angekommen ist sie. Ja, genau. Wir haben sie, also ich habe sie abgefeiert, habe leider nur nichts verstanden. Möchte ich nun wissen, ob ihr mit dem sogenannten Ziegenproblem vertraut seid? Bitte eure kurze Ausführung dazu. Vielen Dank. Bitte weitermachen. Gruß, das Chemieklo. Das Chemieklo. Natürlich sind wir mit dem Ziegenproblem vertraut. So. Ja. Dann hat William C. Richard wieder geschrieben. Ja, ich dachte, du sagst wenigstens was zum Ziegenproblem. Er hat doch nur denn gefragt, ob wir damit klar, vertraut sind. Wir sind damit vertraut. Ja, ich bin damit vertraut, ja. Denn man hört ja aus der Nahrungsindustrie. Nee, aber das war nicht die Frage. Er wollte nur wissen, ob wir damit vertraut sind. Sind wir. Wir wissen alles über das Ziegenproblem. William C. Richard, was ist eigentlich mit Nation of Domination 2.0? Sind Big E und Xavier Woods überhaupt noch in der WWE? Ja, also sind alle noch in der WWE, worken House-Shows zusammen mit Kofi Kingston. Ja. Aber anscheinend hat man dieses Stable erstmal für die Hauptshows gedroppt. Es gab ja dieses SmackDown Battle Royal für den Number One Intercontinental Championship Spot und da waren sie zum letzten Mal alle drei zusammen. So. Ja. Und bei House-Shows, wie gesagt, wirken sie mal als Face, mal als Heel. Dann hat man mal lesen können, ja, man ist sich nicht sicher, möchte man die jetzt als Face oder als Heel bringen. Deswegen möchte man das bei den House-Shows so ein bisschen austesten. Ja, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, natürlich, dass die momentan halt einfach keinen Bock auf so einen Scheiß haben. Ist natürlich relativ schwierig. Das sind ja für mich drei ja fast Bilderbuch-Faces. Ne? Kingston ohne Frage, Big E Langston hat auch als Face zuletzt geworkt, dann Xavier Woods auch als Face. Also die dann jetzt schlagartig als Heel-Stable da zu etablieren, würde, glaube ich, auch ein bisschen schwerfallen. Da müsste man sie, glaube ich, schon als Face-Stable irgendwie mal einen Impact machen lassen und sie dann so langsam zum Heeligen rüberbringen. Aber ich finde das Stable gar nicht schlecht und ich finde ja auch Xavier Woods, ich fand ihn ja auch bei TNA nicht schlecht. Wie hieß denn der da? Consequences Creed hieß der da, ne? Mit dem Hut. Ja, ich finde den gar nicht schlecht, den Typen, muss ich sagen. Also ich hätte tierisch Lust auf Kofi Kingston als Heel mal zu sehen. Ich weiß nicht, ich hätte mal Bock drauf einfach. Mhm, ich auch. Und auch Big E Langston. Nee, den kann ich nicht ertragen. Gar nicht? Nee. Als Bouncer auch nicht für die drei? Nee, der ist für mich völlig, den fand ich cool bei NXT mit seinem Five Count und da hat er genau da hat er hingepasst. Ja. NXT war genau seine Rolle aus meiner Sicht. Und jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, geht er mir tierisch auf die Nüsse und Moment. Bei der JBL-Show, da finde ich ihn ganz gut. Hab ich noch nicht gesehen. Ja, da ist er ab und zu ganz gut. Zeigt da so ein bisschen, dass er auch lustig sein kann, sage ich jetzt mal. Mensch. Aber auch nicht jetzt auf einer Ebene. Hätte er noch mit diesem hinten dran? Ist mir jetzt nicht aufgefallen. Der hat doch mal so ein wie Lukas Podolski. Nee, ist mir jetzt nicht aufgefallen. Also an Lukas Podolski hat er mich bis jetzt nicht erinnert. Nee. Da muss ich nochmal drauf achten, Chris. Da so, machst du das. Jetzt kommt die schönste Frage für heute. Wieder von einem Sven. Und das muss ich jetzt fast schon rappen. Also ich mach's aber nicht. Allow me to reintroduce myself. My name is S-V-E to the Nizzle. Live and direct, but not von Brüssel. Ja, solche Hörerhammer. Hey Leute, sehr, sehr coole Ausgabe. Meine Frage für diese Woche. Glaubt ihr, dass The Rock bei WrestleMania 31 ein Match gegen Triple H bestreiten wird? I'm out. Peace. Das ist ja Weltklasse. Das ist Vinny. Können wir das erstmal ein bisschen variieren mit Triple H? Also vielleicht können wir sagen, glaubt ihr, dass The Rock bei WrestleMania 31 ein Match bestreiten wird? Nein. Nee, ich glaube, sie versuchen da ihre Star Power so ein bisschen wohl zu dosieren, denn ich bin mir jetzt irgendwie immer sicherer, dass Sting ein Match haben wird. Und ich glaube, da denken sie sich, ja, Sting, dann macht er noch ein Match und dann auch für 32, sofern man das denn irgendwie planen kann mit diesem krassen Terminplan von The Rock, dann machen wir den mal lieber auf 32. Also ich ich kann es mir vorstellen, kann aber auch sein, dass es nicht dazu kommt. Aus meiner Sicht ist immer noch im Hinterkopf, dass The Rock mal gesagt hat, er möchte noch ein Match bestreiten, aber es muss mindestens so bedeutsam sein wie die Cena-Geschichte. So. Ich habe mal bei diesem Sportscenter-Interview gelesen, dass er sich gut vorstellen könnte, ein Match gegen Roman Reigns zu wirken. Das wäre natürlich für Reigns ein Ding, ne? Ich wäre mir dann sicher, dass Reigns das Ding gewinnt. Gegen Roman Reigns, diese Vorstellung, da wird mir ganz komisch. Also, das möchte ich überhaupt nicht, möchte auch Roman Reigns bei WrestleMania nicht sehen. Eigentlich möchte ich unbedingt The Rock gegen Brock Lesnar nochmal sehen. Ich weiß nicht warum, einfach weil das so das gefühlt größte Match ist, was du halt in der heutigen Zeit auf die Beine stellen könntest. Ja, richtig. Ist nur diese Komponente. Das hat überhaupt nichts mit, die wären aber ein geiles Match. Ist mir alles, ich möchte einfach so diesen Aufbau dahin mit der Heyman The Rock Geschichte, die es dann geben würde. Heyman und The Rock, ein paar Rededuelle, schön. Das wäre schön. Bei Triple H gegen The Rock, muss ich ganz ehrlich sagen, brauche ich nicht unbedingt. Ich finde dieses Segment gut, aber Das fände ich aber auch schon schön. Ja, aber also ich bin, wenn ich mir einen Gegner aussuchen dürfte, ist es Brock Lesnar. Ich möchte Brock Lesnar gegen The Rock sehen. Das ist ja der größte Wunsch, den man mir erfüllen kann. Und vor allem möchte ich hier nochmal appellieren an die WWE, die uns mit Sicherheit hört. Ja. Ich möchte nicht Sting sehen. Ich möchte auch nicht den alten Sack sehen, nämlich den Undertaker. Und ich möchte auch nicht Schiedefritze sehen, wie er irgendwo wieder ja ein Guest-Referee macht oder so. Also Shawn Michaels möchte ich auch nicht mehr sehen. Ich möchte The Rock gegen Brock sehen. Rocky gegen Brocky. Das möchte ich sehen. Ich möchte übrigens auch nicht Stone Cold Steve Austin sehen. Wer will denn diesen Menschen? Alter, der ist uralt mittlerweile. Hat den schon mal irgendjemand wieder gesehen in letzter Zeit? Ja, ich habe den das letzte Mal bei diesem WWE-Videospiel-Ding gesehen. Ich, pass mal auf. Ich glaube, dass viele wirklich immer noch dieses alte Stone Cold Steve Austin Bild im Kopf haben von 99, 2000 so, oder 98, so 98 bis 2002 die Zeit. Aber der Typ, ich finde ihn ja gut damals in seiner alten Rolle. Aber das ist, warum? The Rock gegen Brock Lesnar, das möchte ich sehen. Danke. Ich verstehe auch nicht, warum man so ein altes Schlachtschiff nicht als General Manager mal auspackt. Ja, sowas würde ich geil finden. Das würde ich richtig geil finden. Das überhaupt so mit nicht. Diesen älteren Leuten. Ja. So, da. Ich würde es auch so super finden, wenn man Paul Heyman mal wieder als General Manager einsetzen würde. Ja. Hast du diese Nein. Dark Promo da gesehen von ihm? Nee. Die fand ich super. Vor SmackDown, falls es sonst auch noch jemand nicht gesehen hat, vor SmackDown kam er kurz raus und hat eine Promo gehalten, dass er eigentlich das geilste Schwein hier wäre und die anderen Vögel sowieso nur Idioten sind. Und er macht das halt perfekt. Recht. Er macht's perfekt und so einen Typen, aber wahrscheinlich geht er uns dann auch irgendwann auf den Sack. Stell dir mal vor, bei jeder SmackDown-Ausgabe kommt er raus, wenn zwei Typen, für die du dich nicht interessierst, im Ring stehen und irgendwie über irgendwas diskutieren. Könnt ihr mir vorstellen, dass mir das dann möglicherweise, aber er würde mir dann wahrscheinlich mit Abstand von allen am wenigsten auf den Sack gehen. Das stimmt. Geronimo TNA Sucks schreibt, wer wird zu WrestleMania 31 der größere Star sein? Rusev oder Bray Wyatt? Ah. Das ist eine gute Frage. Rusev. Kann man... Was ist Bray Wyatt aktuell? Wo siehst du ihn? Naja, aktuell ist keine Frage. Zu WrestleMania 31 ist interessant, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass auf Rusev gegen Cena, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das geil wird. Ich weiß nicht, Rusev gegen Cena, ich sag dir ganz ehrlich eins, Rusev gegen Big Show bei WrestleMania mit einem schönen Aufbau, so wie sie jetzt auch die ganze Geschichte aufbauen, da hätte ich Bock drauf. Aber Rusev gegen Cena macht's bei mir sofort dicht. Bray Wyatt, da steckt irgendwas noch drin, habe ich das Gefühl. Also da ist schon noch was da. Das ist ja ohne Frage, dass der Typ im Prinzip alles hat. Der hat den Look, auch wenn er, ne? Aber in seiner Welt hat er halt den Look perfekt. Der hat auch die Skills. Er hat die Skills am Mic und im Ring. Und es ist natürlich nur die Frage, wie handelt man die ganze Geschichte mit Bray Wyatt? Mit seinem Gimmick und mit seinen Promos. Es ist natürlich abgenutzt, ne? Gimmickwechsel würde ich auf keinen Fall machen. Nee, für beide wird das Entscheidende sein, wer der Gegner sein wird. Also. Ja, aber lass uns doch mal bei Bray Wyatt, wie würdest du das jetzt anpacken, wenn der jetzt nächsten Monat oder so zu TLC, weiß ich nicht, wieder zurückkommt? Wie würdest du das anpacken? Was würdest du denn ändern an ihm? Viel oder wenig? Nee, an seinem Charakter würde ich gar nichts ändern, aber ich würde, wenn ich ihn jetzt zurückbringe, also, was man sich überlegen könnte, wäre so eine Geschichte, dass Roman Reigns zurückkommt. Mhm. Und das ist das große Ding. Und Bray Wyatt attackiert ihn. Und steckt erstmal, also so bringt man dann auch Bray Wyatt zurück. Beide wären derselbe Show. Und man könnte dann sofort ein Programm starten zwischen Bray Wyatt und Roman Reigns. Um erstmal beide so, nicht anzutesten, aber man sind so zwei Top-Guys, jüngere Top-Guys, die man dann so hat, sage ich jetzt mal, die auch für die Zukunft was bedeuten könnten. Und da kann man mal so gucken. Aber ich würde das irgendwie so versuchen, dass wenn Bray Wyatt Solo zurückkommt, irgendwie muss es schon so einen Impact haben mit irgendjemand attackieren oder irgendwas Verrücktes, was im Gedächtnis bleibt erstmal. Also wenn er da einfach wieder da ist und Matches bestreitet, das geht nicht. Ja. Das geht nicht. Ich würde versuchen, ihn weiterhin als Heel einzusetzen. Definitiv, auch wenn ja da offensichtlich eine Neigung hin zum Face zu erkennen ist. Also auch seitens der WWE scheint ja da Interesse zu bestehen, ihn mal als Face in Szene zu setzen. Aber ich finde das eigentlich ganz okay, wenn der als Heel agiert und vielleicht noch ein bisschen aggressiver wird. Noch ein bisschen aggressiver, ein bisschen rücksichtsloser. Manchmal habe ich das Gefühl, dass dieses, also wenn er dann so andeutet, dass er kurz davor ist, völlig durchzudrehen, dann zieht er sich so zurück, dass das bei mir einen gegenteiligen Effekt auslöst und nicht so, oh, da hat er aber nochmal Glück gehabt, sondern so, ja, mein Gott, jetzt zieh's halt mal durch, du Pfeife. Also ja, aber ich habe das Gefühl, dass Bray Wyatt bei WrestleMania 31 der größere Star sein könnte, weil er die wirklich, geileren Fäden bekommen könnte. Ja, ich weiß nicht, dieses Rusev-Ding ist mir zu mitkardig, sage ich jetzt mal. Obwohl ich das gerade gut finde. Also ich habe überhaupt kein Problem mit Rusev. Finde ich auch gar nicht schlecht, dass er jetzt redet. Finde ich gar nicht schlecht. Ja, finde ich auch gut. Aber so gefühlt, ich habe auch irgendwie noch so im Hinterkopf, dass man mal gesagt hat, dass Bray Wyatt für die Zukunft, wo habe ich denn das mal gelesen, irgendwie, für die Zukunft eine größere Rolle spielt für die WWE als damals, also das war aber vor der Geschichte mit Daniel Bryan, als er jetzt den Titel bei WrestleMania gewonnen hat. Wo habe ich denn das gelesen? Habe ich das mal irgendwo, ich weiß nur nicht, ob das wieder so eine Geschichte war mit wir vermuten, dass irgendjemand Gesundheit das so gesagt hat oder ob das irgendwie in einem Podcast war, ich weiß es nicht mehr. Also mein Tipp wäre Bray Wyatt, aber es ist schwierig zu sagen, weil es kommt auf den Gegner an. Und ja, potenziell Bray Wyatt natürlich hat mehr Möglichkeiten, aber ich glaube, sie wollen schon mit Rusev richtig hart durchstarten und ob sie Cena Rusev machen, weiß ich nicht. Aber dieses Tandem Lana Rusev, jetzt wo Rusev auch ein bisschen mehr Tiefe charaktertechnisch bekommt, finde ich ganz gut. Und auch das Rock-Ding hat ihm, glaube ich, auch nur geholfen, anstatt geschadet. Ja, glaube ich auch. Eine höhere Frage habe ich noch, die habe ich vorhin erst bekommen, Chris. Ja. Ist von einem ganz speziellen Freund. Hallo, ihr beiden. Oh, 100. Chris, du bist echt unaufmerksam. Ricky. Seit mehreren Tagen sitze ich in der Straßenbahn hinter dir und du merkst echt gar nichts. Ich hoffe, wir sehen uns bald auf dem Weihnachtsmarkt oder vielleicht im Kino. Nein. Hi, ihr beiden. Was denkt ihr? Hey, ich habe nochmal zwei Leute für Page abgestimmt. Ich finde, wir haben die allergeilsten Hörer der Welt. Ja, der eine sagt so, der andere so. Na, ich sage so. Okay. Ist großartig. Hey, ihr beiden. Jetzt sind wir dicht ans Rock, ja. Was denkt ihr, warte mal, hier ist alles klein geschrieben, was denkt ihr, in wie vielen Kombinationen die WWE es noch schafft, Kane, Randy Orton, Seth Rollins, Dean Ambrose und John Cena bis Hell in the Cell oder sogar darüber hinaus gegeneinander antreten zu lassen? Erstmal die Frage, danach gibt es noch einen Nachschlag sozusagen. Also es wurde ja schon bekannt gegeben, dass nächste Woche Kane, Seth Rollins und Randy Orton auf Dean Ambrose und John Cena in einem 2-on-3 Handicap-Match, in einem Streetfight aufeinandertreffen werden. Und ich denke mal, das wird sich dann auch noch eine Weile so fortführen. Das ist natürlich echt dröge, ne? Ja, ich kann diese Kombination nicht mehr sehen. Und dann echt ist dröge. Da immer der todlangweilige Kane dabei, Seth Rollins, auf den ich nicht so richtig klarkomme, John Cena, auf den ich keinen Bock hab. Und ja, da habe ich halt noch Dean Ambrose und Randy Orton. Aber ich meine, ich habe dir gerade die anderen aufgezählt. Das ist für mich eine Katastrophe. Das Schlimme ist, wenn ich Stephanie und Triple H rauskommen sehe, finde ich die eigentlich immer gut. Und denke mir auch so, Randy Orton finde ich auch noch gut. Mhm. Und dann kommt dieser Seth Rollins und dieser Kane und das, Nee, die Frage ist berechtigt und ich glaube, wir werden eine Antwort darauf bekommen in den nächsten Wochen. Ich denke auch. Spätestens dann, wenn Orton dann gesplittet wird von den Burschen, ne? Ich hoffe, dass sie das nicht machen, weil eigentlich hast du kein Face-Problem aktuell, sondern eher ein Heel-Problem. Also, ich finde, Faces hast du doch. Dean Ambrose, John Cena, Roman Reigns kommt zurück. Dann hast du unter Umständen Daniel Bryan, mal abwarten. Unter Umständen. Ja, mal abwarten, aber auf jeden Fall hast du da mal drei, die aus Sicht der WWE ja relativ over sind. So. Ja, richtig, bei ja den klar. Heels, da wird's aber schwierig. Wenn ich jetzt mal die Brock Lesnar-Geschichte rausnehme, weil Brock Lesnar halt, wer ist denn da noch als großer Heel? Ja, Wyatt müssen wir rausnehmen, der ist gerade kälter als eine, ja. Und dann bist du ganz schnell bei Randy Orton, jetzt nimmst du den auch weg. Dann hast du Seth Rollins noch, der so richtig, glaube ich, noch nicht bereit ist, Randy Orton ja ersetzen kann. Also ich würde Randy Orton auf gar keinen Fall face-turnen, aber es deutet vieles darauf hin. Ich habe mir auch schon gedacht, dass sie machen es sehr offensichtlich. Ob das ein Smurf ist, dass dann nachher irgendwie jemand anders turnt. Seth Rollins würde ich merkwürdig finden, aber weißt du, es wirkt mir zu offensichtlich einfach. Stephanie. sie knutscht dann irgendwie mit Dean Ambrose rum oder so. Ah, das würde ich mir mal angucken. Die Titten sind so geil gehüppelt bei ja, bei eben Dance, ne? Boah, sind die gehüpft. Echt? Die alten Titten da, du. Die hat so riesige Titten. So, jetzt der Nachschlag. Danke und macht weiter so. Übrigens, Chris, der Salat hat super geschmeckt. Man sieht sich irgendwann in Hannover. Vielleicht im Kino oder auf dem Weihnachtsmarkt. Diese Mail kam von Patrick. Vielleicht deswegen alle nochmal, ach nee, können sie ja gar nicht, denn die MMA Radio Fit-Ausgabe ist ja noch nicht online. Nee, die kommt noch. Aber bitte zum Nachkochen und gebt euch ein bisschen mehr Mühe als Ricky. Der hat sich ein bisschen komisch angestellt, der war auch ein bisschen depressiv. Was ist eigentlich mit deinem Kühlschrank los? Ist alles in Ordnung. Hat sich wieder alles eingerenkt, ja? Alles eingeschränkt und eingerenkt, genau. Sehr schön. Wir kommen jetzt zu unserem, also sage ich jetzt einfach mal so, Lieblingssegment. Also meinst du? Es ist mein Lieblingssegment, ich freue mich wirklich diebisch immer drauf. Jetzt muss ich erstmal hier kurz die... Wobei ich bin, wenn ich hier auf meine Top 5 gucke, sie ist, naja, also ich hatte schon mal eine spektakulärere Top 5, gebe ich ganz klar zu. Na gut, damit müssen wir dann alle leben. Ja. Da müssen wir, also bevor wir jetzt deine Top 5 uns anhören, gucke ich erstmal, wir haben 196 Stimmen reinbekommen. Ja. Und nochmal Page. Es ist ja wirklich wunderschön. Mir kommen gleich die Tränen, dass ihr meine Page so supportet. Das ist ja wirklich toll. Es ist schön. Zur Auswahl standen letzte Woche Dean Ambrose, The Rock, Damian Sandow, Triple H, Tyson Kidd, Page und Enzo Amore, der leider trotz 196 abgegebenen Stimmen keine einzige bekommen hat. Überraschend auch Triple H nur mit 9 Stimmen. Finde ich auch überraschend. Mhm. Page mit 17, das lässt sich sehen. Das lässt sich sehen, das kleine, feine Mäuschen. Tyson Kidd, 18 Stimmen bekommen, auch das finde ich ganz gut. Und dann eine Riesenüberraschung. Damian Sandow, 35 Stimmen von unseren Hörern. Dean Ambrose, 36 Stimmen. Und The Rock, kann man sagen, hat alle geowned mit 81. 81 Stimmen. Könnte sein, dass das direkt auf Platz 1 geht für The Rock. Ich muss das nachher erstmal nachrechnen alles. Das ist ja Wahnsinn. Das Ergebnis ist natürlich wie immer ohne Gewehr. Wunderschön, wunderschön. Und wunderschön. So, dann kommen wir jetzt zu unserer diesmaligen... Oh, neue Stimme. Und noch eine für Paige. 18 Stimmen. Ich zähle die alle noch dazu, keine Sorge. Das ist so toll. Top 5 WWE Pound for Pound Superstars für diese Woche. Ich muss mal gucken, ich habe wieder mehrere zusammenbekommen. Ist 1, das 2, schön. 3, 4, 5. Rausgeflogen sind bei mir, das mache ich jetzt immer. Also ich schreibe mir das, du hast ja auch mal gesagt, du machst das auch so, wenn du irgendwas siehst, schreibst du die auf und dann kommt wieder jemand dazu und dann so. Und rausgeflogen sind diese Woche Big Cass, Enzo Amore. Bei mir auch beide, Big Cass und Enzo Amore, ist lächerlich, dass wir da immer derselben Wellenlänge sind. Und Dolph Ziggler. Die drei haben es bei mir nicht geschafft. Dolph Ziggler, vielleicht eine kleine Überraschung, hat sich mit dem Match gegen Randy Orton reingehüppelt. Oh, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, meine Top 5, die ist ein wenig sentimental heute, denn ich habe auch so ein bisschen das Lebenswerk mit eingearbeitet. Dann fängst du mal an. Okay, dann fange ich mal an mit einer neuen, ich möchte fast sagen, in meiner Top 5 ist das eine kleine Rubrik, die ich jetzt einführe, und zwar Platz 5 bekommt ja nur einen Punkt, ne? Platz 5 bekommt einen Punkt, ja. Und dann möchte ich, ja. Nicht aus sentimentalen Gründen, bitte. Oh, 199, Page, 20 Stimmen. Jetzt bleib doch mal hier ruhig. Wen, das ist doch schön. Wen wählst du auf die 5? Nur weil du so ein empathieloses, herzloses Schwein bist. Ja. So, auf Platz 5, das werde ich jetzt so ein bisschen einführen. Da packe ich jetzt nochmal Leute, wo ich mir denke, die haben es irgendwie verdient. Und bei mir ist es Becky Lynch. Becky Lynch, zum ersten Mal jetzt gesehen bei NXT. Sie hat verloren, egal. Aber ich fand sie doch relativ beeindruckend, optisch, muss man sagen. Ja. Da geht was. Und In-Ring-Skill-mäßig, muss man sagen, geht da auch was. Nur dieses Geschreie, das geht mir tierisch auf die Klöten. Das ging mir bei Candice Michelle am Ende auch richtig auf die Nüsse. Also es ist natürlich richtig, dass Becky Lynch nicht die allerhässlichste ist. Die war aber früher mal ein bisschen, ich sehe gerade wieder, Alexa Bliss, die finde ich natürlich noch ein Stück. Findest du geiler? Ja. Also ich möchte dich wirklich nicht nerven. 202 Du nervst Votes. Aber. Ich kann es auch nachher einfach angucken. Naja, aber ich möchte doch sagen, dass Page jetzt 23 Stimmen hat und The Rock wird gleich noch gefangen. Genau. Jetzt zu Rusev, denn der ist bei mir auf der 5. Das war ja also wirklich eine Riesenüberraschung. Rusev habe ich jetzt auf die 5 gewählt. Ich finde die Fehde mit Big Show echt gut und mir gefällt auch die Art und Weise, wie er Matches worked. Und ich kann mit dem gerade ganz gut leben und das ist auch so ein Ergebnis aus den letzten Wochen. Deswegen Rusev von mir ein Punkt. So, Chris. Jetzt mache ich was ich eigentlich niemals mache. Ricky, da reagiere ich auch gar nicht auf irgendwelche Torpedierungsaktionen von dir. Ich streiche meine 4 und ich starte hiermit eine Aktion. Können wir die Rankings denn mal nutzen, um vielleicht auch deine wirkliche Meinung zum Thema Wrestling wieder zu spiegeln? 207 Stimmen haben wir jetzt. Paige hat 28 Stimmen. Nee, Ricky, ich finde, da gehst du völlig viel zu professionell in so eine Geschichte. Du musst mit deinem Herzen denken. Ja. Und bei mir ist jetzt auf der 4 gestrichen, Ziggler weg, Paige. So, ich mache jetzt einen Screenshot von den Rankings hier und damit ist das Ranking der letzten Woche beendet. 208, Paige hat noch eine gekriegt. Ja, es ist bei mir jetzt so, hier egal. Bei 29 Stimmen. Nein, ich appelliere hier wirklich an die Non-PG-Hörerschaft. Paige muss mal gewinnen hier. Die ist jetzt bei dir auf 4, oder was? Die ist jetzt bei mir auf 4. Paige. Paige ist jetzt bei mir auf 4. Jetzt höre mir doch mal zu. Wieso das denn? Weil sie mir wirklich gefallen hat. Ich muss mir das jetzt ein bisschen aus den Fingern ziehen. Ja. Sie hat mir bei Raw, hat sie mir gefallen. Hat dir gefallen. Was hat dir denn da so gut gefallen bei Paige diese Woche? Das Match gegen AJ Lee. Das war echt. Paige auf 4. Also jetzt lass mich doch mal hier so eine Art Mini-Movement starten. Gut, von mir aus. Ich habe auf der 4 The Big Show. Ähnlicher Grund wie bei Rusev. Mir gefällt das Fädenprogramm sehr gut. Und ja, ich finde, Big Show ist immer noch so von seiner ganzen Art, Angles zu worken, Matches zu worken, fast unantastbar. Also der ist wirklich einfach so, wie er mit seinem Gesicht dann arbeiten kann und so. Super. Auch gerade diese Geschichte mit Mark Henry da. Wo er so, das meinst du, ja. Ah, das war einfach toll. Finde ich super. Finde ich wirklich gut, ja. Ist ein guter Schauspieler so ein bisschen, ne? Ja, finde ich gut. Auf Platz 3, ja. Randy Orton. Randy, die alte Dampflok des Oldschool-Wrestlings Orton. Fand ich wirklich schön. Er hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dieses Stare-Down am Ende fand ich wirklich schön. Das Match gegen Ziggler war sick. Es war wirklich sick. Ich fand super. Das Finish war geil. Ah, super. Randy auf Platz 3. Ich finde es interessant, dass Randy Orton sich so, seitdem wir diese Rankings machen, eigentlich immer wieder so Platz 3, Platz 2 angelt. Also der ist bei uns in der Gunst eigentlich relativ weit oben. Denn bei mir ja schon immer, ne? Auch auf der 3. Randy Orton, guck mal an. Auch auf Platz 3. Er wäre bei mir wahrscheinlich auf der 1 gelandet, weil für mich war er wirklich Man of the Match sozusagen bei dieser Raw-Ausgabe. Also den fand ich phänomenal bei der Raw-Ausgabe. Aber es gab halt dann doch noch zwei bessere. Ah, dann haben wir echt die ersten beiden gleich. Vielleicht. Ja. Wer ist bei dir auf der 2? Auf der 2? The Rock. The Rock ist bei dir auf der 2. Ich denke mal, es liegt am Segment mit Triple H. Es lag an diesem phänomenalen Segment bei SmackDown mit Triple H. Großartig. Ich hatte ein Grinsen auf der Kauleiste. Es war einfach wunderschön. The Rock auf 2. Und dass man den einfach auch nochmal hier in die Top-Liste reinpackt, dass er noch ein paar Punkte kriegen kann, ne? Ja, hat er noch nicht so viele. Auf der 2 bei mir. The Rock. The Rock ist auch bei mir auf der 2. Im Endeffekt hast du schon alles dazu gesagt. Ja, jetzt bin ich natürlich fast schon gespannt, wie ein kleiner Witzebogen, wer bei dir auf der 1 ist. Wollen wir es auf 3 sagen? Nee. Triple H. Ja, das stimmt. Hast recht. Triple H, den fand ich in diesem Segment irgendwie noch einen Ticken geiler als The Rock. Ich auch, ich weiß aber nicht warum, weil beide waren geil. Mir ist schon ein paar Mal aufgefallen, dass wenn Triple H so diesen humorvollen, sarkastischen, so ein bisschen Typen spielt, das kann der einfach am besten, das ist genau seine Rolle. So dieses, genau die Rolle, die er jetzt in diesem Segment hatte, ist die Rolle, die Triple H am besten rüberbringen kann. Und das ist übrigens das gewesen, warum ich ihn letzte Woche mit reingenommen habe, als ich gesagt habe, dieses Segment mit Cena, wo er auch so ein bisschen sich über John Cena lustig gemacht hat und einen leichten Comedy-Einschlag hatte, da finde ich den einfach großartig. Das fand ich ja nicht so gut, aber das jetzt fand ich fantastisch. Ja, das muss man so sagen. Also das war wirklich eine phänomenale Leistung von beiden. Und zu Recht, Triple H jetzt hier mit 60 Punkten kommt der Chef. Aus dem Quark, ne? Ja, er kommt ein bisschen mal aus dem Quark, muss man ja wirklich sagen. Orten solide. Hat ihn ja wahrscheinlich auch schon gewurmt, richtig, ne? Zwei Frauen hast du übrigens diese Woche mit dabei. Das gab es so noch nie von dir. Das gab es noch nie. Aber man merkt, ich supporte die Ladies. Ja, du hast, glaube ich, noch nie eine Frau außer letzte Woche Paige dabei gehabt. Nee, hier. Nee, Tyler Breeze ist ja gar keine Frau. Nee, keine Ahnung, vielleicht war Nikki Bella hast du mal dabei gehabt. Das muss aber also ein Schreibfehler sein. Doch, das war das Segment gegen Brie, wo sie Brie da völlig gebitch-slappt hat. Ja, die erste Ausgabe nach SummerSlam war das, glaube ich. Mhm. Ja. Ja, ganz interessant. Also wir haben wieder eine Top 5 zusammen. Ihr könnt abstimmen. Triple H, The Rock, Randy Orton, Big Show, Rusev, Paige und Becky Lynch stehen zur Auswahl. Von 1 bis 3 sind wir uns einig, Chris. Das ist auch mal erwähnenswert. Wer war denn eigentlich bei dir auf der 4? Ziggler. Ah, okay. Schade, der hätte es auch mal verdient, aber vielleicht nächste Woche. Der hätte auch mal verdient, aber da muss er sich halt anstrengen. Und ich muss sagen, dieses Top-5-Ding und auch dieses Gevote mit den Hörern, das macht mir einen Spaß, das glaubst du nicht. Doch. Das ist wunderschön. Mir macht's ja auch so viel Spaß. Und noch mehr Spaß macht's mir, wenn sie Fragen schicken. Und so macht auch Wrestling wieder Spaß. Man kann herrlich darüber diskutieren und sich was zusammenspinnen. Und ich freue mich auch schon, dass ich dann nächsten Monat deine Rolle einnehmen darf. Denn bei MMA Radio hast du ja von dem UFC-Spiel die ganze Zeit geschwärmt und erzählt. Und ich werde dann vom WWE 2K15 Videogame erzählen und hoffentlich auch schwärmen. Man weiß es ja noch. Da wüsste ich aber davon, dass ich davon geschwärmt und erzählt habe die ganze Zeit. Naja, ab und an schon. Ab und an, das stimmt. Du hast ja schon mal was erzählt, ja. Ich gehe davon aus, nächste Woche treffen wir uns wieder um 7. Dann treffen wir uns wieder um 7. Also, dann machen wir nächste Woche Mittwoch. Lass mich mal überlegen, ob ich da überhaupt nicht, dass da meine Frau, nee, die hat am 21. Gut, nächste Woche Mittwoch geht. Da werden wir uns wieder treffen und ein klein wenig über Wrestling plaudern. So. Schön. Ich sag, freust du dich auf Raw? Nach den Geschehnissen? Nein. Cena, Orton? Nein, ich freue mich nicht auf Raw. Okay. Überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Ich freue mich aber schön auf NXT am Freitag gucken. Tschüss. Bis ich gehe jetzt nach Hause. Tschüss. Ja, tschüss. Listen to non-PG, you're a good motherfucker.